Schönen guten Abend. Mein Name ist Helge Lind und ich begrüße Sie zu den Weltraumaffen. Sonntagabend, 18 Uhr. Okay. Na gut, hallo. Ja, das beantwortet vielleicht auch die Frage des einen oder anderen Zuschauers von uns, ob wir das vorher irgendwie planen, uns groß absprechen oder so, bevor wir live gehen. Dem ist nicht so. Da lässt man einfach mal gehen, ne? Das ist alles relativ spontan. Ja, wir machen hier einfach alle, was wir wollen. Ne? Ja, apropos, alle machen, was wir wollen. Genau, Wir so haben kann heute man Gäste eingeladen: Dr. Gunnar Kaiser, Dr. Svenja Flasspöhler, Wolfgang sagen. Kubicki, MdB. Ihr seht schon, wie gespannt die drauf warten, dass wir sie ansprechen. Ne? Ganze Klasse ist schon da. Ja, genau. Sie halten alle den Atem an. Vor allem der Kubicki. Ja, ich kann es bis hier hören. Ja, es gab diese Woche hier diese Debattenveranstaltung von der Naumann-Stiftung und ich muss ganz ehrlich sagen, es war so ziemlich das Beste, was die Naumann-Stiftung so lange, wie ich von der irgendwas mitbekomme, irgendwie auf die Beine gestellt hat. Weil, ja, bisher sind die leider bei mir noch nicht so richtig aufgefallen mit so richtig tollen freiheitlichen Impulsen, muss ich da ganz ehrlich sagen. Und ja, haben sie dann aber größtenteils die Frau Flasspöhler ist ja Autorin von dem Buch Die potente Frau. Und den Herrn Kubicki jetzt mit dem neuen Buch Meinungsunfreiheit, was ich ja hier auch schon vorgestellt hatte. Und dann natürlich der Gunnar Kaiser, den ja die deutsche YouTube-Szene natürlich kennen wird. Ich glaube, wir werden ihm nicht groß viele Abonnenten rüberschicken. Er ist ja ziemlich groß und ziemlich beliebt. Macht ja auch ziemlich gut ausgearbeitete Videos und nicht nur so Spontankram wie wir hier. Ich habe ihn ja auch schon mal getroffen. Er hat ja sein ja, Stand-up-Comedy-Programm, so ähnlich philosophisches Programm, ist er ja letztes Jahr mit durch die Gegend getourt, als das noch ging. Und da war ich auch bei seinem Auftritt in Hannover und habe mich auch kurz mit ihm unterhalten. Ja, und diese Geschichte jetzt hier auf jeden Fall, Intoleranz, offene Debattenkultur und Cancel Culture, hat er jetzt moderiert, der Herr Gunnar Kaiser, weil er ja diesen Aufruf da gestartet hatte mit dem Herrn Matuschek, heißt er so? Ich vergesse mal wieder den Namen. Ja, so ähnlich oder so. Dem anderen. Milos. Miloš Matuschek heißt er, glaube ich, ja. Ja. Und genau, ja, und die haben sich dann da halt unterhalten. Also Kubicki hat im Prinzip was aus seinem Buch vorgelesen. Erstmal als Eingangsstatement quasi. Und ja, also mir wäre es ehrlich gesagt lieber gewesen, wenn die Frau von Laspöhler nicht dabei gewesen wäre. Weil das, was sie dazu beigetragen hat, war alles so ein bisschen mau, Das würde ich mal sagst du doch sagen. jetzt nur, weil das eine Frau ist. Nee, sage ich nicht, deswegen. Ich führe das jetzt auch gleich aus, weswegen ich das sage. Erstmal meinte sie dann so, ja, Cancel Culture Ding und so, habe ich mir durchgelesen und hat sie auch so ein Zitat daraus gebracht, wo sie meinte, da stehe ich voll dahinter. Aber das, was sie dann meinte, warum sie es dann nicht unterschrieben hat, war dann halt wieder irgend so ein, ja, aber das gibt's ja alles gar nicht und es wird ja überhaupt niemand gecancelt und die ganzen Leute können ja alle weiter und so weiter. Das klang alles wieder so nach diesem, ja, aber die Leute haben doch ein Internetanschlussargument. Obwohl sie es natürlich so nicht gesagt hat, aber so klang Ja, das dann halt, hat finde sie, ich, so glaube ein ich, auch noch bisschen. dagegen gesprochen, dass jetzt zum Beispiel das Streichen oder Ändern der Namen von Mohrenstraße und sowas, dass das auch zu Cancel Culture gehören würde. Und das finde ich ja schon, dass das eigentlich da reingehört. Aber Ja, genau, solche hat Sachen sie auch halt, meiner ne? Meinung nach Ja. falsch gelegen, ja. Ja, genau. Und dann, also, sie meinte dann auch so, ja, ich werde ja auch hier angefeindet irgendwie von den Feministen und habe ja MeToo kritisiert, obwohl ich ja selber eine Feministin bin und mich ja auch so sehe. Und da dachte ich dann ja so, ja, schön, dann, dann hör doch das mal auf und dann guck mal, ob die Leute das dann immer noch als so akzeptabel finden, was du von dir gibst. Oder ob sie dich da nicht vielleicht auch irgendwie rausdrängen wollen. Oder hier irgendwie in die Nähe von Rechtsradikalen stellen oder was weiß ich nicht, was ja die ganze Zeit irgendwie passiert, ja, jetzt auch wieder mit diesem, mit diesem neuen Kabinettsbeschluss, den wir uns letzte Woche angeschaut hatten, wo das ja auch ein einzelner Punkt davon sogar extra war, dass man die Zusammenhänge von Antifeminismus und Rechtsradikalität da irgendwie herausarbeiten wollte oder erforschen wollte oder wie auch immer. Also, das ist schon ein Punkt, wo man da unbedingt was sehen will, ne? Unbedingt sehen will, dass es da ein Problem gibt und ja, hallo Price übrigens. ja, das, also, was auch nicht hinten zu nehmen ist für viele Leute schon, so, ne? Nicht Feminist sein ist also mit einer der größten Sünden in diesem ganzen öffentlichen Diskurs. Und da musst du dich dann erstmal entschuldigen für ja so ziemlich alles, was in der Welt hier schlecht gelaufen ist, ne? Vor allen Dingen für Frauen natürlich. An der Stelle möchte ich auch mal wieder anmerken, dass dieses ganze Framing von denen, was Antifeminismus angeht, ja auch einfach nur ein Hoax ist, ja, weil keiner von uns will ja das Frauenwahlrecht abschaffen oder Frauen irgendwelche Berufe verwehren oder Ja. sonst irgendwas. Also das sagen wir eigentlich viel zu selten, dass wir selber für solche Sachen sind. Natürlich bin ich fürs Frauenwahlrecht. Natürlich soll eine Frau entscheiden können, was sie mit ihrem Geld macht. Natürlich soll eine Frau entscheiden können, ob sie sich von einem Mann trennt oder nicht. Also, das ist doch alles vollkommen, also da bin ich auch Feminist im Endeffekt und nicht Ja. Antifeminist, wie man mir ständig einschenkt. Ja, das Problem ist aber im Endeffekt, das Feminismus-Ding ist halt eine Ideologie und die behaupten ja auch nur von sich, dass sie diese ganzen gesellschaftlichen Fortschritte, die du gerade angesprochen hast, alle irgendwie bedingt hätten. Aber das ist ja auch, ja, würde ich mal stark anzweifeln in vielen Punkten. Und Ja, kann man ne, ja auch unter humanistisch zusammenfassen, ne? Muss ja gar nicht ja, als eben, feministisch also sein. diese Also. Sachen haben sich halt entwickelt, ne? Also, so wie sie auch mit dem Wahlrecht und so, diese Vorstellung, dass in der Demokratie alle Leute Bürger sind und alle Leute abstimmen dürfen, die ist noch nicht so alt, ne? Und dementsprechend natürlich auch das mit den Frauen. Und ja, tun aber immer so, ja, der Feminismus tut halt immer so, als hätte er das alles möglich gemacht und kommt jetzt halt eben mit wilden Kram, den er immer noch irgendwie hat und meint und so, wir können den Hals nicht voll genug kriegen, Zitat Antje Schrupp oder Schwupp oder wie auch immer die Frau heißt. Und ja, und das ist dann halt das, wo ich schon dagegen bin. Also gegen diese Ideologie, gegen diese Sicht, dass das alles irgendwie Unterdrückung ist und dass uns nur diese Ideologie halt davon befreien kann. Genau das gleiche halt auch mit diesem Rassismuskram und so, ne? Es gibt da nicht zwei Ansichten. Man ist nicht entweder Rassist oder für diese ganzen Sachen, die sie sich da jetzt irgendwie vorstellen mit ihren Privilegien und dieses ganze Zeug. Das ist nicht die Trennung, die da herrscht. Ja. Ja, auf jeden Fall, das ist das ganze Video hier, ist veröffentlicht auf dem Kanal von der Naumann Stiftung. Könnt ihr euch auf jeden Fall auch noch selber anschauen. Ich wollte noch mal so ein bisschen sagen, was da bei mir so kleben geblieben ist. Und das war halt größtenteils dieses, ja, doch dann noch sehr deutsche Diskussion über. Ach ja, was da auch gefallen ist, das kennt ihr ja von mir, wenn ihr schon länger zuhört, dieser Spruch von wegen, in Amerika wäre es ja so schlimm. Das hat die Flasspöhle auch gemeint. Und das triggert mich auch auf jeden Fall hart, weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass es in Amerika halt, weil sie da ja die Meinungsfreiheit als eigene Sache haben, die ganz hoch hängt in deren Werte, in deren Verfassung, dass sie da auf diesem Gebiet eigentlich besser dran sind und dass man nur mehr davon mitbekommt, weil es halt eben gerade diesen ganzen Reibungspunkt, der da gibt. Und in Deutschland, dadurch, dass wir dann hier irgendwie sagen, die Würde des Menschen ist irgendwie das Wichtigste und dass dann halt diverse Leute dann da rumstehen und dann meinen, so ja, die Würde ist jetzt nur gewahrt, wenn wir jetzt alle diese und jene Wörter benutzen und hier einen Stern reinmachen und keine sexistischen Gedichte haben und dieses ganze Zeug, das kann man ja alles so hindrehen, ne? Also, das ist ja vollkommen offen für solche Auslegungen und die werden ja auch teilweise getroffen. Und ja, unter dem Gesichtspunkt sehe ich es halt so, dass es in Amerika da nicht schlimmer ist, sondern eher bei uns schlimmer ist. Ja. Und gestern war es, gestern hatte ich mal wieder so ein Interview gesehen vom Jordan Peterson, der ist ja mittlerweile wieder fit und kommt ja auch sein neues Buch raus. Und da hat er halt eben auch gesagt, dass dieses Gesetz, was er da damals gemacht hat in Kanada, womit er ja so bekannt geworden ist, hier Bill C-16, dass das so ein Ding ist, was in den USA auch gar nicht gegangen wäre, weil die da schon lange das abgeurteilt haben, dass solche Sachen mit von wegen, sie müssen jetzt folgende Worte hier benutzen, um die Leute irgendwie anzusprechen, absolut nicht geht, ne? Also vom Gesetzgeber her. Der Ramelow und der Höcke aus, wo kommen die nochmal her, was ist Thüringen, haben ihre Immunität jetzt verloren. Und zwar, weil sie sich wegen Hass und Beleidigungen im Internet verteidigen müssen. Hat der Ramelow hat gesagt, ja bitte, Nee, sie waren im Ramelow nicht im Internet, Ramelow im Real Life, ja, gut möglich. Ramelow bei einer Debatte sogar im Landtag, wenn ich das Er hat richtig den verstanden Mittelfinger habe. gezeigt oder Ja. sowas. Ja, genau. Und der Höcke hat, ich weiß gar nicht, was gesagt, haben sie nicht zitiert auch? Nee, haben sie nicht zitiert, aber sie haben nur geschrieben, irgendwelche Social Media Posts Ja, wegen genau. Volksverhetzung und Verleumdung wollen sie gegen den ermitteln, ja. Ja, klar. Ich meine, der Mittelfinger. Ramelow hätte Also, irgendwie noch es einen rechten Drecksack oder ja, sowas. das haben sie auch, glaube ich, Ja, genau. zitiert hier, Nee, einen widerlichen Drecksack, okay. Okay. Ja, ich meine Volksverhetzung, okay. Ah, die Immunität deswegen aufheben, ja, Naja, okay. das müssen Sie, das, Das. ja, das machen Sie ja, damit Sie ermitteln können. Das ist ja Also, dieses ja, Ding. aber bei dem Ramelow ist es ja dann Beleidigung, heißt es. Ja, Ja, aber ist ja nicht das, mehr ein bisschen Meldungsdelikt ist ja auch nicht eigentlich, ne? Ja, genau, das ist ja Volksverletzung. nicht. Den Ja, haben Sie, den wollen Sie ja auch nur aber sie wegen wollten eigentlich im Beleidigung. gleichen Maß messen, also Ja, offensichtlich sind sie Ramelow dann doch so oder so, ich weiß nicht. überleg doch mal, was das für ein Ärger gäbe, wenn du sagst, ja, Politiker können auf ihre Immunität zählen und jeden dafür einen widerlichen Drecksack nennen, wenn sie wollen. Ja, also da ist klar, wenn du diese Hassredegesetze und diesen Da würde ich mal sagen, muss man Hassparagraf. erstmal gucken, ob das ein widerlicher Drecksack ist. Ne? Aber ja, ist eine ganz Jein. schlimme Beleidigung, Eigentlich ist klar. es eine. Ich finde schon, dass Politiker halt auch in die Schranken gewiesen werden sollten, wenn sie schon solche Regeln vertreten. Und die Linke ist ja eigentlich auch so eine Haben Sie auch gesagt, Cancel-Culture-Partei. deswegen machen Sie das ja auch da, mit gleichem Maß zu messen oder so. Ne? Naja, Ja. okay. Ja. Ja, in der Türkei haben die Grauen Wölfe, diese rechte Organisation, wohl einen ziemlichen Aufschwung sozusagen. Und sogar der Präsident lässt sich nicht davon abhalten, mal so einen Gruß zu zeigen und so weiter. Also, wie weit das in den Staat einzieht, muss man gucken. Den Bericht habe ich ehrlich gesagt nur ein bisschen überflogen, wenn er ein bisschen Ja, genauer ich habe gelesen den hast, nicht das kannst du genauso überflogen. erzählen. Also nach dem, was hier in diesem Bericht drin steht, ist diese Partei, die mit denen zu tun hat, das ist die M irgendwas. Ja, MHP, Rechtsextreme, MHP. Ist nie so? Kann sein. Stand Auf jetzt ganz jeden oben, Fall. ja. Ja, die sind da seit Jahren schon drin in diesem türkischen System und das ist ja nicht die Partei von Erdogan, aber nach dem, was die hier halt schreiben, würden die ihm halt zur Macht verhelfen, also sind wahrscheinlich Mehrheitsbeschaffer an irgendwelchen Stellen. Die Zunge an Und der Waage mäßig, ja. es wird es wird dem Erdogan natürlich dann vorgeworfen, dass er von denen abhängig wäre und das stimmt ja sicherlich auch. Dann geht es hier noch um Verstrickungen mit der Armee, das ist dieses Ding hier. Und die schreiben hier auch, dass sie wohl irgendwie angeblich diese Leute da in der Armee auch irgendwie trainiert hätten von Amerika aus, um gegen irgendwelche Kommunisten zu kämpfen. Ja. Und Ja. dann wird hier zum Schluss noch ein Deutscher zitiert, 20 Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet, bekundet damals gegenüber ARD-Studio Istanbul, ich bin ein Adolf Hitler-Fan, glauben Sie mir. Wie soll ich sagen? Ich war mit 13 bei der MHP, jetzt bin ich 54. Und immer noch bei der MHP. Yay. Ja. Gut, ich meine es. So einen Restzweifel habe ich bei solchen Berichten, ehrlich gesagt, mittlerweile. Wenn ich überlege, was im Ausland über unseren Rechtsruck in Deutschland auch berichtet wird, möglicherweise, dann kann man da vielleicht einen Teil von relativieren, aber da wird auch schon ein bisschen was dran sein. Ja, also ich meine, Also es gibt ja auch Berichte über die Bundeswehr, dass die auch von Rechten unterwandert wären. Aber ich sag mal, solche Ja, so Fotos eine wie Art. dieses hier habe ich da jetzt noch nicht gesehen. Und ja, auch in Deutschland, ne? Also dieses Graue-Wölfe-Ding, das gilt ja auch laut der Bundeszentrale für politische Bildung, die wir ja schon häufig hier kritisiert haben. Die haben ja ihren Beitrag da auf deren Webseite überschrieben mit größte rechtsextreme Partei Deutschlands. Hier, oder Organisation, den Beitrag zu den Grauen Wölfen. Das, denke ich, hat sicherlich Hand und Fuß. Also. Ja, das ist auch schon ein bisschen älter als jetzt nur, ich weiß nicht, als meinetwegen die Amadeo-Antonio-Stiftung. So. Ja, mit Die Sicherheit. Grauen Wölfe. Also das Phänomen gibt es ja schon ein bisschen länger. Ja, und dieser türkische Nationalismus, der ist auf jeden Fall stark. Also das höre ich hier in meiner Großstadt auch. Wenn der Erdogan da mal wieder zur Wahl stand, dann geht die Huperei hier los, ne? Also, der hat ja auch in Deutschland einiges an Prozenten geholt im Vergleich zu den türkischen Großstädten. Was Wir nehmen wir hatten ja hier? mal dieses Video geschaut aus der Innenstadt von Frankfurt, wo organisierte türkische Gangs irgendwie Jagd auf Kurden gemacht haben und sich die Leute mit Flaschen und Eisenstangen geprügelt haben. Ja, Also, es und gibt in Deutschland minus. auf jeden Fall einen Einfluss von von dieser rechten türkischen Bewegung. Ja, und Auf jeden minus, Fall. minus die Eisenstangen und so habe ich das auch selber erlebt hier bei mir in der Innenstadt zur gleichen Zeit. Da gab es auf jeden Fall Hetzjagden. Ne? Also da gab es die, da habe ich die mit meinen eigenen Augen gesehen. Und dieses Antikurdische ist ja ein starkes Element bei den Grauen Wölfen, Ja. weil türkische Nationen und türkisches Gebiet und so, bla bla. Ja, genau. Und hier steht übrigens auch noch drin, Verbindung von dieser MHP zum organisierten Verbrechen. Und da hatten wir ja auch mal diese Quelle, wo die da vom Verfassungsschutz diese Osmanen Germania überwacht haben und da plötzlich Erdogan an der Strippe war. Erinnert ihr euch noch? Nee. Ja, ich erinnere mich. Da hat dann der Präsident mal angerufen. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass auch in Deutschland das organisierte Verbrechen inzwischen durch solche Strukturen unterwandert ist. Man siehe die Osmanen und ähnliche sogenannte Rockergruppen. Ja, laut dem Rechtsextremismus-Experten Cem Özdemir sind die Grauen Wölfe die größte rechtsextremistische Organisation in Deutschland mit 20.000 Mitgliedern. Ja, die NPD hat 5.000. Wie viele Türken gibt es in Deutschland? Wie viele Deutsche gibt es in Deutschland? Komisch. Ja, ich wollte mich bedanken bei Mesut Özil. Eine Rede von mir gepostet. Ich war völlig überrascht. Wir Menschen müssen begreifen, dass antijüdischer Rassismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit und Rassismus nicht die Lösung, aber das Problem sind. Ja, was hat er geschrieben? Irgendwas mit Islamophobie. Nowadays there are still many discussions in public about if Islam is part of German, French or European society. I would say Islam is not part of a country. There's no German, French or European Islam. It's not part of a continent. Or, das läuft aber auf der Islam hinaus, oder? Ja. Und der Islam darf man doch nicht sagen. Mesut, du machst mich Nee, irgendwie durcheinander. versteht das schon, wie Du er das verstehen möchte. guckst schon wieder in zwei verschiedene Richtungen, Mesut. Er darf das wahrscheinlich. Aber ja, ich meine, vom Helge Lind, der sonst den anderen Leuten immer vorwirft, sie wären so schädlich fürs Land und für den Zusammenhalt und so. Und dann, ja, danke, lieber Trikot-Hochhalter neben Erdogan, dass du meine Rede geteilt hast. Also, fand ich schon ein Mäuschen. bisschen. Also, würde ich mich mal fragen, was in Ja, seinem das Kopf ist vorgeht. die Achse Wuppertal-Istanbul-Ankara. Weißt du? Wahrscheinlich, ja. Ja, und jetzt müssen wir uns leider nochmal nicht die Mars-Version anhören, sondern die richtige Version. Bekämpfung von Rassismus. Da war doch irgendwie was. Wir haben doch letzte Woche das schon geguckt. Ja, haben wir. Haben wir Jetzt, das tatsächlich. ist jetzt eine wöchentliche Ich Veranstaltung. muss nur leider zu meiner Ja, Schande nichts gestehen. Dringendes. Ich muss nur leider zu meiner Schande gestehen, dass ich mir diese ganze Debatte bei Phoenix angeguckt hatte. Und dass sie also da, bevor der Helge kam, weggecuttet haben zum anderen Programm und ich deswegen seine Rede nicht angeschaut habe. Und ich hatte mich auch letzte Woche entschieden, dass wir nicht schon wieder einfach nur irgendwie so, keine Ahnung, Schadenfreude oder so den Helge gucken. Aber nachdem dann auch zwei, drei Leute bei uns in den Kommentaren von unseren Zuschauern lieben Gruß an dieser Stelle geschrieben haben, dass die Rede vom Helge dieses Mal wirklich besonders schlecht war, habe ich es mir dann auch nochmal angeguckt und ich muss leider sagen, ja, wir müssen es uns angucken, wir müssen darüber sprechen, es ist nicht okay. In diesem Sinne. Kollege Helge Lindt, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist Dieter nur ein Rassist? Ich überlasse es Ihnen, zu überlegen und zu entscheiden. Aber dieser aktuelle Fall sagt sehr viel darüber, wie wir in diesem Land noch mit Rassismus umgehen. Und ähnlich viel. So. Was? Helge hat es mir überlassen und ich entscheide, Dieter Nuhr ist definitiv auf gar keinen Fall anhand von irgendwem, was ich bisher jemals von ihm gehört habe oder mitbekommen habe, ein Rassist. Gar nicht, kein bisschen. Ich keinen Anhaltspunkt dazu, das zu vermuten, dass Dieter nur ein Rassist ist. Und ich finde es verleumderisch, das irgendwie so in den Raum zu stellen. Ich vermute allerdings anhand des Standbildes, dass Helge Lindt ein Frettchen ist. Also nur. Aber wir überlassen es euch, das. Frettchen sind doch niedlich. Die sind so klein. Die haben so kleine süße Nasen und so spitze Mäulchen. Trotzdem, Entmenschlichung. Sagt darüber, dass Sprechen und Schreiben der AfD zu den Begriffen Rassismus, Rasse und Kultur. Aber noch viel mehr schön offenbart vermischt, darüber, Helge. das tagtägliche Erleben von Opfern von Rassismus, von schwarzen Menschen, von Musliminnen, Muslimen, von Roma, die tagtäglich Rassismus buchstäblich erfahren und das eben nicht abschütteln können. Die AfD, um den Antrag zusammenzufassen, plädiert gegen einen Rassismus ohne Rassen, Bezug nehmend auf einen Begriff von Stuart Hall und Bali Barr, und auch gegen den Kulturrassismus. Letztlich plädieren sie für einen Rassismus mit Rassen. Sie plädieren letztlich für Rassenlehre und das muss klar so benannt werden. Dafür Was? braucht es nicht siebenseitige Elo. Das ist doch Unsinn. Die plädieren für die Beibehaltung des Begriffes, weil allen Leuten klar ist, was ist Rassismus und dass diese Rassen, dass das um mal ein adornisches Wort zu benutzen, dass das ein soziales Konstrukt ist. Das wissen wir doch. Es geht hier rein um diese Aktivismus-Symbolpolitik, diesen Begriff zu streichen. Und diesen Aktivismus halte ja, ich für nein. sinnlos. Nein, es geht ja bei den Gesetzen eher darum, dass sie das genau bestimmen müssen, was sie meinen und worauf sie abzielen. Und deswegen ist es in dem Nee. Vorfall nicht so. Doch, doch. Nee, Ich die hatte mit müssen dem das nicht Küppersbusch da so bestimmen. einen Austausch drüber. Denn es ging, und auch letzte Woche hatten wir das auch schon mit dem Gesetz. Das, oder nicht, nee, das hatten wir hier gar nicht. Aber es gab doch im Bundestag eine Frau, die hat gesagt, mit dem Infektionsschutzgesetz, mit dem neuen, mit dem Zusatz mit 28a, Ja, wurde aber das es ist was Gesetz anderes. spezifiziert. Ja, das ist So. was anderes, aber es ist eine Ja. Spezifikation des Gesetzes. Ja, aber Und das ist das das muss eben gemacht Grundgesetz. werden, um festzulegen, was man meint. Man kann nicht nur implizit irgendwas meinen. Ja, Deswegen ist es aber. nicht so gut, wenn die Rasse da rauskommt, meine ich. Ja, ich habe ja Ja, die kommt ja auch kritisiert, dass nicht das Gesetz raus. sogar überspezifisch ist. Ne? Ja, auf Ja, jeden das kann man Fall. so sehen, dass es überspezifisch ist, aber es ist eben das, ein bisschen das, ja, wie das sozusagen, wie das gemacht wird, beziehungsweise was erwartet wird von den Gerichten heutzutage, dass es dann auch explizit drinsteht, wenn man es meint als Gesetzgeber. Ja, jedenfalls die AfD, also da kommt auch gleich noch die Zwischenfrage von dem Herrn, den wir uns letzte Woche angeschaut hatten, mit seinem mit seiner eigenen Rede. Und ich glaube, dass also das, was sie hätten machen sollen, was schlau gewesen wäre, was sie, glaube ich, meinen mit es ist halt diese Oberflächlichkeit. Es ist halt eine Oberflächlichkeit, dieses Rassismus-Ding. Deswegen, also, dass man halt irgendwelche, man sieht halt, die Leute haben irgendwie eine andere Hautfarbe oder so und dann, oder die sehen asiatisch aus oder so. Und dann ordnet man die da halt irgendwie ein. Und das ja, ist, ich meine, das passiert natürlich oberflächliche Definitionen. Und das ist ja auch ein, das ist ja eigentlich das im Endeffekt, wie es praktisch passiert. Also wie dieser Rassismus jetzt läuft. Weil du kannst ja jetzt jemanden, den du nicht gesehen hast, weißt du ja jetzt nicht, ob der schwarze Hautfarbe hat oder asiatisch aussieht oder was auch immer. Oder Native American oder keine Ahnung wie was. Und das ist ja im Prinzip, aber nicht, das Entscheidende ist ja dann im Endeffekt die Diskriminierung, die jetzt darauf beruht, auf diesen Oberflächlichkeiten. Und das, was sie jetzt im Endeffekt erreichen, dass sie jetzt sagen, da darf nicht mehr Rasse stehen, weil Rassen gibt's nicht. Aber in dieser Definition, das ist halt, ja, was ist, was man sieht und dann sagt, das ist jetzt dieses, das ist so ein bisschen so, als würde man sagen, ja, wir sagen nicht mehr Banane, weil Bananen oder irgendwie Früchte gibt's ja gar nicht. Wir sagen jetzt, das ist eine banalisierte Frucht oder so. Als ob das irgendwie anders wäre. Es ist sowieso nur so, dass man das eine Oberflächlichkeit ist, die man einfach wahrnimmt. Und unser Zuschauer Finkelstein hat eingeworfen, dass Danisch gesagt hat, das sei wahrscheinlich einfach nur ein Plot, weil man bei Rasse halt auch von einer weißen Rasse sprechen kann und damit auch diese in diesen Schutz einbeziehen kann. Und wenn man das besser umreißt und sagt Minderheiten und das, dann könntest du diese... Man kann auch Sprache reinspielen oder Musik oder sonst was die Leute haben, dann wo sie ja was gegen haben, rassistischerweise. Ne? Naja. Ja, das ist richtig, also aber... so eine Aufweichung beinhaltet auf jeden Fall die Gefahr, dass dann auch Willkür einzieht, das meine ich. Ja, und dass dieses Power plus Prejudice Ding halt einzieht, ja, dass das Rassismus, da steht dann ruckzuck drin, dass Rassismus nur von denen ausgeübt werden kann, die Privilegien haben. Ja, das ist richtig. Also mir geht es jetzt größtenteils darum, halt über dieses Ding, dass sie sich halt an diesem Rassebegriff stören. Und das, was jetzt Herr Lind hier versucht zu konstruieren, ist halt von wegen so, ja, die AfD will unbedingt, dass da Rasse steht. Und das ist dann, das ist dann Rasse, Rassendemagogie, keine Ahnung, man möchte irgendwie irgendwelche Gesetze dann darauf machen oder so ein Zeug, was ja auch nicht gehen würde, weil da ja schon drinsteht im Grundgesetz, dass es verboten ist. Und wenn man es so lässt, dann ist es auch weiterhin verboten. Also ist auch würde die AfD jetzt ankommen und das jetzt fordern, und da steht bisher ein ganz anderer Begriff drin, dann würde ich an den zustimmen. Dann würde ich sagen, okay, die wollen zurück zu dieser ganzen Nürnberger Geschichte. Aber da das da schon drin steht, ist das ein völliges Luftargument. Kann ich übrigens einen Kerzenhalter in der Form von dem Standbild haben für Weihnachten? Weißt du, wie diese kleinen, dicken Engel, dass du vorne bei den Händen steckst du so die Kerze rein. Du kannst am Kopf anzünden, vielleicht auch. Den müssen wir eigentlich nachher als eins von den Standbildern müssen wir raussuchen. Logen, Sie hätten das in einem Satz machen können, Sie haben es ja eben vorgeführt. Dieses Bekenntnis... Herr Kollege Lind, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Jongen aus der AfD. Ich erlaube gerne eine Zwischenfrage von Herrn Jongen, weil das immer ein sehr lehrreiches Erlebnis für ihn ist. Oh yes. Vielen Dank, Herr Lind, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich glaube, es wird ein lehrreiches Erlebnis für die Zuseher unserer Debatte vor allen Dingen. Okay. Oh, schade. Ja, ich lade das dann, glaube ich, kurz mal neu. Aber es ist jetzt ausgeschaltet wegen Hassrede. möglich. Sind Zuschauer noch da? Zensur. Ach ja. Geheimhaltung ist das. Ach Mensch. Dann machen wir es halt so. Ja, ich lade das jetzt mal runter. Und dann. Nur nochmal, um mein Gedächtnis aufzufrischen. Wodurch sollte denn das Wort Rasse ersetzt werden? Oder wie sollte der Satz denn umgestaltet werden? Naja, das wird sich noch zeigen. Also ich kann ja im Moment nur sagen, das waren jetzt nur Anträge von den Linken und den Grünen, die irgendwas mit rassistischer Zuschreibung oder sowas haben wollten statt Rasse. Also ja, das aber Wort an sich wollen sie nicht mal kippen, sondern... Naja, sie sehen es halt eben so. Das Wort Rasse schon. Das soll ganz raus rassistisch. Ich verstehe auch nicht, wie das in den Köpfen funktioniert, dass man rassistisch behält, aber Rasse rauskommt. Das ist mir noch nicht klar. Aber vielleicht sollen wir da ja in Zukunft auch Gruppen Menschenfeindlichkeit sagen. Weißt du? Zu den Begriffen, die Taktik. Dafür braucht es Herrn Jong, weil das immer ein sehr lehrreiches Erlebnis für ihn ist. Wir sehen jetzt aber kein Bild. Ja, ich weiß, das liegt an meinem Player. Vielen Dank, Herr Lindt, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich glaube, es wird ein lehrreiches Erlebnis für die Zuseher unserer Debatte vor allen Dingen sein. Sie haben jetzt gerade behauptet, wir würden hier für einen Rassismus mit Rassen plädieren. Sie haben uns quasi unterstellt, Rassisten zu sein. Aus meiner Rede werden Sie das nicht ableiten können, aber das steht Ihnen ja natürlich frei. Sozusagen solche Unterstellungen sind wir ja gewohnt. Ich möchte jetzt aber auf Ihren Rassismusbegriff mal zu sprechen kommen und Sie fragen, was halten Sie denn oder ist Ihnen bekannt, dass es in den USA, und ich zitiere hier aus der englischen Wikipedia-Seite, die darüber berichtet, 5 racial categories gibt, nämlich White American, Black or African American, Native American, Alaska Native, Asian American, Native Hawaiian and other Pacific Islander. Das ist also offizielle US-Politik und was man daraus ableiten kann, die USA sehen hier sozusagen naturgegebene Unterschiede zwischen den Menschengruppen. Sie nennen sie Rassen, wir können das anders nennen. Wir können das anders nennen. Darum geht es nicht. Es geht nicht um die Benennung. Es geht darum, die naturgegebenen Unterschiede zwischen den Menschen anzuerkennen und dann zurückzuweisen, den Anspruch, dass eine Gruppe sich über die andere erhebt und sozusagen einen Unterdrückungsanspruch aus diesen Unterschieden ableitet. Das wäre ein vernünftiger Begriff von Rasse oder von Rassismus. Stimmen Sie dem zu oder teilen Sie sozusagen die konstruktivistisch tendenziell linksradikale Meinung, dass es sowas wie naturgegebene Unterschiede gar nicht gibt, dass das alles nur unsere gesellschaftliche Konstruktion sei? Ich bin erstmal dankbar aus einem Grund für die Frage, weil man dann das Thema jetzt noch breiter aufgreifen kann, obwohl Sie selbst ja gerade den Beweis geführt haben, dass Sie rassistischem Denken anhängen, wie Sie es gerade deutlich gemacht haben, aber gleichwohl nutze ich die Gelegenheit dann doch noch mal zu einer Einführung ohne Hoffnung auf Verständnis und Empathie bei Ihnen. Jawohl, jeder mit einigermaßen Verstand sollte heutzutage im Jahr 2020 begriffen haben, dass Karen, Rassen hier ein soziales Konstrukt darstellen. Man nennt das den Prozess der Rassifizierung. Warum stellt er Theorien so hin, als wären sie Tatsachen? Gutes Standbild übrigens. Na, weil die das denken, dass das Tatsachen sind. Na, ich meine, das ist ja klar mittlerweile. Jeder mit einigermaßen Verstand. Also er hat die einfachste Figur benutzt, die man im Oppression-Schaulaufen irgendwie machen kann. Es ist 2020 und du hast noch nicht verstanden, was wir dir seit Tagen versuchen zu erklären. So. Es ist, dass schon der Bundestag voll ist von solchen Nullargumenten, von so viel Luft, von so viel. Naja, Helge, mach weiter. Nicht Rassen konstituieren Rassismus, sondern Rassismus konstituiert Rassen, was sie ja in ihrem Antrag und ihren Ausführungen gerade bestmöglich demonstriert haben, was sie mit ihren Ausführungen, mit ihrer Stimmungsmache, mit ihrem siebenseitigen sich abarbeiten am IKG, am dem Begriff gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, am Begriff Rassismus ohne Rassen beweisen. Und sie haben es ja noch weiter bewiesen. Sie haben eben 5 Kategorien aufgeführt, mit der sie ja genau das zeigen wollten, dass es angeblich doch biologisch motivierte Rassen gäbe. Und noch was, ich höre Ihnen immer gut zu. Das ist Ihr Problem, weil Sie mir nicht genau zuhören. Aber Sie sollten das. Sie zitierten am Anfang sinngemäß Sarrazin. Deutschland schafft sich ab, bewusst gesetzt. Auch das letztlich ein biologistisch-rassistisches Modell, in dessen Tradition Sie sich stellen. Sie haben im Übrigen, erlauben Sie mir diese Zwischenbemerkung, so lange Ausführungen gemacht, dass es auch schwierig sein wird, für Ihre Fans das zu schneiden. Aber das ist nur ein Randbegriff und es war wahrscheinlich auch in der Sprachform etwas abgehoben. Nichtsdestotrotz. Bla, bla, bla, bla, bla. Ne? Also Ihre Fans, das Schneiden, tralala. Also es ist alles wieder nur so, ja, wir wissen das ja schon, Sie haben ja hier irgendwie, ne, das ist alles irgendwie nicht redlich, nicht ernst gemeint, was die AfD da irgendwie macht, aber Sie haben es noch nicht verstanden, hier unsere schönen konstruktivistischen Thesen und dieses ganze Zeug, das ist alles total legit, ne? Das ist einfach nur empirische Anschauung, da steckt kein bisschen Ideologie dahinter, nee. Ja, und ich meine, wenn irgendwelche Leute das wirklich zusammenschneiden sollten, dann hat der Helge denen doch genau das geliefert, was er wollte. Er hat gefragt, sehen Sie das so, dass es biologische Unterschiede gibt und die sollen sich nicht gegenseitig unterdrücken? Oder sehen Sie, dass alles nur ein soziales Konstrukt ist? Und er hat ja geantwortet, dass es ein soziales Konstrukt ist. Ja, genau. Es ist ein soziales Konstrukt und die unterdrücken sich ja sowieso. Und jetzt brauchen wir einfach mal ein Gesetz, dass die Unterdrücker nicht mehr geschützt sind und nur noch die Unterdrückten dann, ja. Haben Sie selbst noch einen weiteren Beleg eben geliefert in Ihren Ausführungen, in Ihrer Rede, indem Sie, das machen Sie übrigens regelmäßig, darauf hinwiesen, dass der französisch-jüdische Philosoph Finkielkraut das und das sage. Wozu erwähnen Sie da jüdisch? Und weisen auch extra darauf hin, in Ihren ganzen Ausführungen, dass Jüdinnen und Juden besonders gefährdet würden durch Migrantinnen und Migranten. Das ist ein zutiefst rassistischer Ansatz, weil Sie auf diese billige Weise Antisemitismus zu instrumentalisieren versuchen. Ja, das sagt der Typ, der meint, alles Mögliche wäre antimuslimisch und das sei auch Rassismus und so weiter und so fort. Das ist aber keine Instrumentalisierung dann. Nee. Helge hat noch nie was vom Al-Quds-Tag gehört und wie der in Berlin gefeiert wird, offensichtlich. Ne? Also das denkt sich die AfD ja alles nur aus, um das zu instrumentalisieren. So. Und Jüdinnen und Juden gegen Menschen, die aus anderen Gründen rassistisch verfolgt werden, in Stellung zu bringen versuchen. Aber auf diese Masche fällt niemand hinein. Ja, Moment mal, aber da können wir ja einen Ringelpiez konstruieren. Wer hat denn dann zuerst rassistische Gefühle gehabt? Der eine hat die rassistischen Gefühle hier. Sagen wir mal, da haben wir einen Türken, der auf dem Al-Quds-Marsch ist. Und dann hat wieder der Kurde aber ein rassistisches Gefühl gegen den. Und wo fangen wir an und wo hören wir auf und wo ist die Wurzel? Und kann man das aus dem Menschen rauskriegen, den Tribalismus, Helge? Oder ist das nur ein feuchter Traum? Ja, ich glaube schon. Das kann man alles rauskriegen aus den Leuten. Wir müssen einfach nur die Weißen endlich mal fertig machen. Keine Ahnung. Also so kommt es mir vor, ne? Das ist ja im Prinzip das, worauf sie dann immer wieder hinaus wollen. Das ist ja dann alles nur Kolonialismus oder weiß ich nicht was. Und ich weiß auch nicht, ob er jetzt leugnen würde, dass sie ja die Juden auch schon da eingeordnet haben in dieses Power-Prejudice-Ding. Also dass sie da jetzt auch schon die Mächtigen sind mittlerweile. Das ist ja auch so ein Ding, was wir schon seit ein paar Jahren jetzt sehen. Dass sie quasi auch schon den Rang der Weißen jetzt erreicht haben mittlerweile und deswegen ja dann auch schon nicht mehr so richtig Opfer sein können. Also höchstens noch von den Weißen natürlich, die sind ja natürlich die Allerschlimmsten, aber ja. Der mit Verstand Herr Kollege, ausgestattet ist. Das noch Teil Ihrer Antwort oder ist das schon Ihre fortführende Rede? Das war noch Antwort. Ich bitte darum, dass niemand mehr den Kollegen Lind fragt, weil er hat jetzt. Sau, ja. Auch stark da irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. 5 Minuten extra Zeit rausgeboxt, so, nicht schlecht. 4 Minuten auf eine Frage geantwortet. Ja, aber es gilt das Äquivalenzprinzip und diese Frage oder Scheinfrage war auch 4 Minuten lang. Ich komme aber jetzt zurück zu meiner eigentlichen Frage und ich hatte bewusst verwiesen, nicht nur auf die AfD, sondern auf den Fall nur, weil man von diesem Fall sehr viel lernen kann. Da hat sich der Kabarettist über das Buch von Alice Hesters aufgeregt und den Titel Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Er nannte das reißerisch und rassistisch. Ja, und er hat absolut recht damit. Und in seinen weitergehenden Erläuterungen betont er auch noch, dass er keineswegs Rassist sei, machte das sehr leidend, selbstmitleidig und lamoyant und kritisierte, übrigens wie Sie auch, den Begriff eines strukturellen Rassismus. Wie muss sich eine solche Ausführung, eine solche Darlegung anhören in den Ohren eines Menschen, der erlebt, was es bedeutet, als Schwarzer hier aufzuwachsen? Ja, also das finde ich echt nicht mehr witzig auf jeden Fall. Also wie du redest den Leuten jetzt ein, dass sie sich alle schlecht fühlen müssen oder was, Helge? Und das soll dann helfen? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, als hätten wir hier gerade so Jim Crow-Ära, weißt du? Ja. Überall sind irgendwie stehen Kreuze vor den Häusern, die brennen oder so oder es werden Leute aufgehängt auf der Straße. Das ist also nicht, dass ich sagte, es gibt keinen Rassismus in Deutschland oder ähnliches. Das will ich gar nicht behaupten. Aber diese Opfer welcher Taten werden die denn? Werden sie gefragt, wo sie herkommen? Oder kriegen sie aufs Maul geschlagen, weil jemand sagt, du, der schlage ich jetzt aufs Maul, weil du die Hautfarbe hast oder daher kommst. Ja, und dann haben sie noch ihre ganzen Mythen, ne? Dieses ganze Ding von wegen, die kriegen alle keine Wohnung und keinen Job und keinen gar nichts und so. Aber bei den Obdachlosen sehe ich eigentlich immer eher, ich habe keine Ahnung, wie das alles zusammen funktionieren soll. Haben wir Kohorten von obdachlosen Ausländern, die irgendwo anstehen, weil sie keine Wohnung haben? Haben wir das? Oder ist das vielleicht inzwischen auch ganz gut durchmischt? Also ich kenne die Vermieterszene hier in der Stadt, in der ich seit 20 Jahren wohne, ziemlich gut. Und da ist das, also ein großer Teil der Häuser, auch in meiner Bekanntschaft, die hier wohnt, die zur Miete wohnen, haben Vermieter mit, auch Vermieter mit Migrantenwurzeln. Also ist, und die wollen die dann, das wäre mal eine interessante Untersuchung, wollen die Vermieter mit migrantischen Wurzeln dann lieber Migranten oder vielleicht sogar vermietet der Afghaner am liebsten an Afghanen oder ist es eher so, dass die da so offen sind, wie das unsere Regierung auch von den deutschen Vermietern verlangen will? Das ist doch auch wieder so ein Dunkelfeld, wo nie jemand eine vernünftige Erhebung gemacht hat, wahrscheinlich. Ja, das ist ja auch schwierig, aber das ist ja das Ding. Da kommen sie ja nur mit, ja, es ist das jetzige Jahr und dann so Argumente nach dem Motto, ja, stell dir mal vor, es wäre so, das wäre doch total schlimm, da müssten wir doch was tun. Ja, ja, das stimmt, aber das ist ja gerade das Ding. Könnt ihr euch nicht einfach hinstellen und sagen, wir gehen da jetzt einfach mal von aus. Und jetzt gestalten wir hier die gesamte Gesellschaft einfach um. Und kann Helge mir mal so einen Remo-Clan zeigen? Aber Biodeutsch oder ein Miri-Clan oder ähnliche, kann mir jemand solche Strukturen auch mit biodeutschen Teilnehmern zeigen? Also sicher die Hells Angels, aber die sind ja zum Teil nur auch schon unterwandert. Ich meine, das organisierte Verbrechen bewegt sich immer weiter, sage ich mal, von den deutschen Vertretern der Geschichte weg. Das wissen wir auch alle. Wir wissen auch alle, dass wir in einem Geldwäscheparadies für solche Leute leben. Anstatt dass der Helge da mal was gegen tut. Nee, dann möchte er wahrscheinlich lieber, dass sich diese, sage ich mal, kulturellen Geschichten nicht erwähne, die diese ganzen Clans verbinden. Ach Mann, das ist alles so elend. Wie fühlt sich das an für eine Frau mit Hijab, die tagtäglich erlebt, wie man sie nach ihren Deutschkenntnissen fragt und ob sie selbstbestimmt lebe? Und wie fühlt es sich an für einen Marokkaner, der permanent Kontrollen und rassistische Blicke erlebt? Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Rassistische Blicke erlebt. Rassistische Blicke erlebt. Ich meine, wie weit wollen wir die Schwelle noch senken, was man als Opfer, wann man sich als Opfer bezeichnen kann von irgendwas? Ich habe Blicke erlebt. Ja, sie verfolgen vor allen Dingen, mich. Wenn sie dann demnächst mit dem Grundgesetz gegen angehen wollen, gegen Blicke von Leuten und gegen Fragen, also dann ist es erst recht so falsch. Unsinn. Worum geht es hier eigentlich? Menschen, die rassistisch verfolgt werden, müssen sich tagtäglich, jeden Tag erklären, beweisen, mehr... Verfolgt. Die werden verfolgt. Rassistisch verfolgt. Ja, jetzt sind wir wirklich in der Jim Crow-Ära angekommen, oder was? Rassistisch verfolgt. Also, ja, tut mir leid, lieber Helge, dieses Ding mit diesem Kopftuch, das ist nicht angewachsen, ne? Das weißt du aber schon. Es gibt da keine biologischen Gründe dafür, warum jemand ein Kopftuch trägt. Da gibt es ideologische Gründe dafür. Er steckt nur schon mal das Feld ab. Also später dann auch keine Kritik an Religionsgemeinschaften mehr, wenn Helge, if he has his way, we all go to Gulag. Verfolgt. Rassistisch verfolgt werden die. Mit Blicken und Fragen. Rassistisch verfolgt. Leistung bringen, rechtfertigen. Und wenn sie es dann mal wagen, wütend zu sein. Ja, da wütend dürfen die natürlich sein. Die dürfen alle anderen Leute hassen und so. Ne? Das ist kein Verfolgen, das ist einfach nur Empowern und Selbstbehauptung und so, ne? Und das wenn die dann immer halt mal geil sind und auf der Domplatte, ja, da kann man doch nicht jetzt was draus konstruieren. Das ist Rassismus. Oder wenn die halt mal Bock auf Randale haben und sind in Stuttgart, dann muss man denen das halt auch mal zugestehen, weil die leiden jeden Tag unter diesen Blicken. Jeden Tag müssen die Blicke aushalten. Ja. Verfolgt werden die. Ja. Gangstalking. Ja. Und zu widersprechen und Rassismus kenntlich zu machen, passiert dasselbe wieder. Sie müssen sich dafür rechtfertigen, erklären, beweisen. Ja, wenn die ihren eigenen Rassismus kenntlich machen, dann müssen sie sich dafür erklären. Das ist richtig, ja. Die Frage ist nur, warum möchtest du von denen keine Erklärung haben, Helge? Warum sagst du einfach nur, es ist 2020 und jeder Idiot weiß? Und dann kommt noch ein Nur oder die Nurs dieser Welt, und das sind ganz viele, mehr oder weniger jeden Tag, und ich schließe mich selbst ein, und sagen auch noch, wie könnt ihr uns rassistisch nennen, und sie müssen sich auch noch dafür entschuldigen. Ja, aber wir müssen uns alle entschuldigen, ja. Wir müssen uns alle entschuldigen, weil Frau Hasters meint, es ist sozialisiert und die Weißen sind immer weiß, aber andere Leute können auch weiß sein, inklusiv geschrieben und so weiter und so fort. Da müssen wir uns dann für entschuldigen, oder was? Aber die Leute, die so einen Quatsch sich einfallen lassen, die müssen sich nicht entschuldigen. Die müssen wir ja sehen. Ich meine, irgendwas werden sie da reinschreiben ins Gesetz anstatt der Rasse eben. Und das ist da ja sind wir jetzt nicht. Wir sind jetzt bei diesem konkreten Kram, was er jetzt hier irgendwie halt eben faselt. Und das ist ja genau dieses. Also diese Tatsache, dass er jetzt wirklich mit dem Nur ankommt und das jetzt irgendwie so hinstellt, als würde sich da jetzt irgendwie das gesellschaftliche Problem dran zeigen. Und das gesellschaftliche Problem ist, dass alles Hassers nicht schreiben kann, was sie will. Und die Leute dann da sitzen und sagen, ja, ich bin schlecht, ich bin furchtbar, ich weiß. Das ist das gesellschaftliche Problem, oder was? Auch diese Figur, die er da gemacht hat, dieses Niederwerfen, dieses, also die Nurs dieser Welt, unterschließe ich mich selbst mit ein Mea Culpa. Mea Culpa, Mea Maxima Culpa. Ja, weil er sich wahrscheinlich nur, selber dabei eine Geißel noch rausholen können. Weil er sich wahrscheinlich, weil er natürlich selber auch sich wahrscheinlich schon 30 Mal gedacht hat, wenn seine Mitarbeiterin mit Kopftuch oder irgendwer ihn da anpault. So hat der Motto so, wieso, ich bin doch gar nicht so schlimm. Und dann wird er sich wahrscheinlich wieder denken, oh doch, ich bin wahrscheinlich richtig schlimm, ich merk's nur nicht oder so, keine Ahnung. Aber so stelle ich es mir vor. Also. All die Maßnahmen, die wir jetzt planen, ein Demokratiefördergesetz, eine Rassismusbeauftragte, hoffentlich, so hoffe ich, in Zukunft auch ein Ministerium, das sich um Diversität und Gleichstellung kümmern wird und systematische, flächendeckende Institutionen schafft, die dann rassistisch sein können, ja, und diskriminierend, das, was ihr die ganze Zeit bekämpfen wollt. Da wollt ihr Institute dann für haben, die das dann betreiben, weil er ja meint, dass ihr das erkannt habt, welche Leute da anhand von Oberflächlichkeiten da die Schuldigen sind und welche Leute da die Opfer sind, auch anhand von Oberflächlichkeiten. Während ihr den anderen Leuten sagt, diese ganzen Oberflächlichkeiten, die ihr da erkannt habt, die gibt's alle gar nicht und das ist alles nur konstruiert und so weiter und so fort. Bla bla bla. In einem Zirkel rumgedreht einmal. Die Meldestellen sind für Antidiskriminierung und Diskriminierungserfahrung. All das macht doch nur Sinn vor folgender Erkenntnis. Bei Rassismusbekämpfung, beim Kampf gegen Rassismus geht es doch verdammt nochmal nicht um die Befindlichkeiten. Der Zweck heiligt die Mittel. Es geht nicht um die Befindlichkeiten, außer um die Befindlichkeiten von den ganzen Leuten, die dann da anrufen sollen und sagen sollen, hier hat mich einer schräg angeguckt. Und sowas. Um die Befindlichkeiten von denen geht es ausschließlich, aber es geht natürlich nicht um Befindlichkeiten. Ja. Nicht um die Befindlichkeiten der Dieter Nurs dieser Welt wahrscheinlich. Ne? Komm, was sagt er jetzt? Bedürfnisse und Empfindlichkeiten von weißen Menschen. Begreifen wir das? Es gibt keine Rassen, es gibt keine Rassen. Es geht nicht um die Bedürfnisse von weißen Menschen. Habt ihr es endlich verstanden? Ja. Oh Mann, Helge. Das ist auch ganz schön rassistisch, was er so sagt da mit der Einteilung und so, was er für Leute aufzählt. Ne? Aber weiß ist doch gar keine Hautfarbe, Mama, und weiß ist doch nur ein Sozial. Rassismusbekämpfung, beim Kampf gegen Rassismus geht es doch verdammt nochmal nicht um die Befindlichkeiten und Bedürfnisse und Empfindlichkeiten von weißen Menschen. Begreifen wir das nicht? Es geht um die Erfahrung, die Befindlichkeiten und die Bedürfnisse. Ich dachte, Politiker sind für alle da, verdammt nochmal. Politiker sind doch für alle da. Befindlichkeiten und Bedürfnisse und Empfindlichkeiten von weißen Menschen. Begreifen wir das nicht? Es geht um die Erfahrung, die Befindlichkeiten und die Bedürfnisse der Opfer von Rassismus, der schwarzen Menschen, der Musliminnen und Muslime, der Roma und Romja. Sie gehören in den Mittelpunkt. Und deshalb, genau deshalb brauchen wir keine AfD, aber wir brauchen ein Bekenntnis zur Diversität. Nicht als Gutmenschenaktion, nicht als Utopie oder Hoffnung, sondern als Anerkennung der Realität einer diversen Gesellschaft. Ja, aber nicht, wenn das noch mehr Opfer schafft. So, das ist doch Schwachsinn, was ihr da vorhabt. Hat doch keine Hand und keinen Fuß. Ja, gut, das ist ja symptomatisch für die SPD, dass die Sachen keine Hand und keinen Fuß haben. Ja, das ist auch nicht sichtbar oder so. Der Helge, ja. Also Rassismus wird man ja nicht besiegen können dadurch. Das, doch, wenn wir den neuen Menschen erst geschaffen haben. Ja, was für ein, mit was halten die sich da auf für Ewigkeiten, ne? Oder so lange? Die haben natürlich auch andere Themen, ist schon klar, aber so dringlich sehe ich das irgendwie nicht. Naja. Lass mal neuen kommen. Ja, da hat er sich auf jeden Fall selbst übertroffen, würde ich mal sagen. Den Quatsch. Die merken es auch nicht. Die merken es auch echt nicht. Also selbst wenn es aus ihren eigenen Mündern gelaufen kommt. Aber bei allen anderen Leuten, da muss man immer noch 30 Dinge reinprojizieren, ja. Ja. Menschen in Wuppertal. Ich bin auch in eurer Stadt geboren. Und überlegt euch mal, ob ihr diesen Schandfleck da weiter ins Parlament wählen wollt. Es gibt übrigens keinen umgekehrten Rassismus aus der Rubrik Willkommen bei mir. Whatever. Auch weiße Menschen behaupten gar nicht so selten, sie seien Opfer von Rassismus. Unsere Kolumnistin erklärt, warum dieser Ansicht ein Denkfehler zugrunde liegt und was wohl wirklich dahinter steckt. Die erklärt das einfach mal so, das finde ich gut. Ich habe das letzte Tag auch einem Kumpel erklärt, worum es nicht geht. Der hat ein bisschen doof geguckt. Und so. Um direkt auf den Punkt zu kommen, umgekehrten Rassismus gibt es nicht. Natürlich kommt es vor, dass Weiße diskriminiert oder benachteiligt werden und selbstverständlich gibt es schwarze Menschen oder People of Color, die weiße Menschen nicht mögen, die Vorurteile haben, pauschalisieren, stereotypisieren. All das ist nicht gut. Aber all das ist eben kein Rassismus. Wer so etwas behauptet, weiß offenbar nicht, was Rassismus ist. Nämlich eine seit Jahrhunderten bestehende Ideologie, nach der Menschen mit bestimmten äußerlichen Merkmalen weniger wert sind als andere. Rassismus hat eine individuelle Ausprägung, die sich im zwischenmenschlichen Kontakt, im sozialen Umgang zeigen. Daneben ist Rassismus aber auch auf institutioneller Ebene verankert. Alles so im, ja, so ist es, so bla bla, ich erkläre euch das mal, okay? In unserer weißen Mehrheitsgesellschaft ist Rassismus tief mit unserem Wirtschaftssystem verwoben, mit staatlichen Strukturen, mit der Kulturlandschaft, mit unserer Geschichte, mit Kolonialisierung und Nationalsozialismus natürlich sowieso. Die Folgen: Schwarze Menschen werden bei der Wohnungssuche oder am Arbeitsplatz bis heute diskriminiert, erleben Polizeibrutalität und Armut. Klar, auch weiße Menschen können solche Dinge erleben, nur eben nicht in dem Ausmaß und nicht als Folge einer systemimmanenten Logik. Also nochmal fürs Protokoll, eine Veranstaltung nur für schwarze Menschen zu entwickeln, ist kein Rassismus, sondern Schutz. Ein Magazin nur für schwarze Menschen zu konzipieren, auch kein Rassismus, sondern das Bestreben, etwas nachzuholen, das es für weiße Menschen seit Jahrhunderten gibt. Eine Quote an Universitäten oder bei Unternehmen, damit mehr schwarze Menschen überhaupt einen Studienplatz oder Job erhalten. Schon wieder kein Rassismus, sondern der Versuch, ein klitzeklein wenig gegen den strukturellen Rassismus in unserer Arbeitswelt vorzugehen. In Wahrheit ist es so: Sobald eine Veranstaltung oder eine Situation Weißsein nicht ins Zentrum stellt, besteht die Gefahr, dass der Vorwurf des umgekehrten Rassismus kommt. Denn dass sich mal nicht alles um sie dreht, sind weiße Menschen nicht gewohnt. Ja, Klani Sophia Höder, freie Journalistin und Gründerin des ersten Online-Lifestyle-Magazins für schwarze Frauen im deutschsprachigen Raum. Sicher, man kann das hinterfragen, ob das jedes Mal thematisiert werden muss, dass es das irgendwie umgekehrt auch geben muss oder so. Das ist ja in Ordnung, ne? Aber das zu behaupten, dass es das nicht gäbe, ist natürlich auch für ein bisschen übertrieben. Diese Struktur, die dann angeblich hinterstecken muss, da hat sich ja schon die Raff hinter versteckt, ne? Da verstecken sich alle extremen Bewegungen im Endeffekt hinter. Da ist eine böse Struktur und die macht uns das Leben schwer. Und wenn wir nur irgendwie an ihm. Aber das war der Teufel, glaube ich. Oh Gott. Ja, antirassistisches Klopapier. Wollt ihr auch antirassistisches Klopapier haben? Jetzt ist es endlich soweit. Ihr könnt Share your Klopapier, nee, lieber nicht so. Nee, ich glaube, das daneben ist das. Ja, Share. Nee, das daneben, neben dem Share. Das war nicht gut. Oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, 8 Rollen, 1 Haltung steht auf dem Goldeimer drauf. Und wenn ihr sehen kann, Rassismus ist für den Arsch. Das Klopapier gegen Rassismus. 100.000. Aber ich glaube, du hast das mit dem Share unterschätzt, weil guck, scroll nochmal hoch. Da sind halt auch verschiedenfarbige Ärsche drauf. Okay. Guck, schwarzer Arsch, Latino-Arsch, weißer, haariger schwarzer Arsch. Also, das ist auch divers. Nicht schlecht. Ja, Rassismus ist für einen Arsch, das Klopapier gegen Rassismus. 100.000 Packungen antirassistisches Klopapier. Antirassistisches Klopapier. Mir wird schwindelig. Antirassistisches Klopapier für 100.000 Klos in Deutschland und 100.000 Euro Spende für Antirassismus und Empowerment Workshops. Also irgendwelche Sachen, wo Whitey lernen kann, dass er der Teufel ist. Kriegt er dann auch gleich eine Konstitute dabei? Finanziert mit Klopapier. Ich sag mal, diese Aktion geht mir am Arsch vorbei. Ja, und bedrucktes Klopapier soll ja auch ziemlich schlecht sein für die Umwelt. Ne? Also kein Blümchen-Dings kaufen. Ach, das ist das Share. Das ist dann auch Vogue. Da steht drauf, eine Rolle spendet einen Tag Toilettennutzung für einen Menschen in Not. Das kann ich sogar noch verstehen. Mhm. Hosen runter, wir retten die Welt. Okay. Ja, wenigstens mit Humor. Unser Chat merkt daran, dass das Papier recht weiß ist. Ja, aber es ist Recyclingpapier. Ob sich das Braune auch verkaufen würde, ich weiß ja nicht. Ja, gehen wir mal zu den ernsten Themen über. Sexuelle Gewalt richtet sich in arabischen Gesellschaften in hohem Maß gegen junge Männer, heißt es hier, bei Jungle World. Und die haben da auch einiges recherchiert bei Amnesty International und so. Und da heißt es sogar, dass eben das häufiger wäre als gegen Frauen und Mädchen. Was ja dann auch eher eine Meldung ist, die ja, man doch seltener liest. Ja, das Ganze findet aber offensichtlich hauptsächlich unter den Männern statt und ist ja ein Ersatz für Sex mit Frauen, oder so habe ich das verstanden, zu einem Teil. Hat es ja am Ende auch der Einschüchterung ist es vor allen Dingen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Einschüchterung auf jeden Fall, weil wir haben ja auch in dieser Istanbul-Konvention steht ja drin, dass Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt wird, was ja auch so ist. Aber was da halt eben natürlich nicht drin steht, ist das, was aber hier drin steht, dass es halt eben da die Männer betrifft, ne? Also in diesen Konflikten mit, ja, dass sie die da in irgendwelchen Gefängnissen und so. Okay, ja, das natürlich auch. Also die Rücksichtslosigkeit ist da auf jeden Fall groß. Das hatte ich jetzt mal darunter abgehakt sozusagen. Ja, aber was sie auf jeden Fall ausschreiben zu werden, also Leute mit ihren Peinigern zusammen in eine Zelle gesperrt und ja, möglicherweise irgendwie noch viele andere Dinge. Zu dem, was du gerade meintest, schreiben sie ja aber auch auf jeden Fall auch noch, dass das wohl auch schon Leute gesagt haben sollen, also dass sie das gemacht haben jetzt gegen einen Mann, weil sie halt wissen, dass sie da quasi mit durchkommen im Endeffekt, weil die Männer, die sich dann da melden und sagen, hier, ich wurde vergewaltigt, die sind dann erstmal wegen homosexuellem Geschlechtsverkehr, haben sie sich dann auch strafbar gemacht. Ja, genau, das ist genauso strafbar praktisch wie die Vergewaltigung dann sozusagen in dem Fall. Hm. Und dann ist es auch noch so, dass im Gegensatz dazu, wenn sie jetzt eine Frau vergewaltigen würden, steht hier drin, dann würde sich halt die Familie da rächen dann und die einfach umbringen oder so. Ja, genau. Und das ist halt auch was sie damit umgehen. Ja, das hat der Abendmann so vorhin am Ende gesagt und das finde ich auch immer mal erhellend eben dabei, ne? Dass da der Schutz der Frauen sozusagen im Vordergrund steht, ja. Wenn man so will. Ja, auf jeden Fall eigentlich auch erschreckend, ne? Dass das so viele dann betrifft. Sozusagen. Ganz schön krass. Ja, aber es ist ja dieses Ding, ne? Immer wenn es so heißt, diese Gesellschaften, diese, die werden ja so Männerparadiese quasi. Also absolut nicht. Das ist die Hölle einfach für alle Leute. Ja, und auch ganz viele dann im Knast, ne? Also klar, wenn sie dann sowieso im Knast landen, weil sie ja verbotenen homosexuellen Sex hatten, ja. Haben sie da auch das Problem mit der Seife und so weiter, wo dann immer drüber gelacht wird. Aber ja, es ist ja eben nicht lustig und vor allem, wenn es dann irgendwie auch noch mehr wird und irgendwie so ein Grüppchen in eine Zelle gelassen wird, das ist schon nicht so schön, klar. Und ja, also, das ist eine Rape-Culture, die sie da haben. Ne? Dieser Begriff Rape-Culture, den sie im feministischen Kontext ja schön für sich da gekapert haben, der beschrieb ja auch ursprünglich Zustände in Gefängnissen mit Männern. Ja. Und ja, das haben sie sich dann ja übernommen und es in ihre Patriarchatstheorie reingebastelt. Ja, ich denke mal, so die Hauptvoraussetzung, dass sich da was ändert, wäre, dass man einfach mal die Homosexualität, das Verbot da sozusagen aufhebt. Da könnten die ruhig mal einen Schritt nach vorne machen. Ja, das sollte ja auch nicht so schwierig sein, weil wie wir von den Kuhle und so gelernt haben, ist das ja alles nur von Kolonialismus. Also, ja. Sollen sie sich mal frei machen vom Kolonialismus. Ja, okay. Kann sein. Sie alles wissen. Der Postillon schreibt, Instagram hat das Bild zu unserer Meldung, Studie, Abschiebung aller Männer würde Gewaltkriminalität um 85% senken, als Hassrede gesperrt. Schön, dass endlich etwas gegen Rassismus unter No-O, schreibt der Postillon bei Twitter. Genau, und begründet wird das immer mit Hass, ne? Genau, Hass, Hass, Hass. Und in Wirklichkeit ist es eine politische gemeinte Äußerung in irgendeiner Weise. Ja, in diesem Fall soll das dann wohl satirisch sein, ja. Aber ich möchte das mal sehen. Macht mal den Witz in die andere Richtung, Postillon. Aber dann würden sie natürlich sagen, ja, das würde ja auch nicht die Gewaltkriminalität senken, weil die Gewaltkriminalität geht ja zu 85% von denen aus. Und deswegen haben wir ja diesen schönen satirischen Witz gemacht. Wobei ich aber ehrlich gesagt sagen muss, die brauchen das noch nicht löschen. Die brauchen überhaupt nichts löschen. Also ich habe bei irgendwelchen ich mache mir da immer mal einen Spaß draus, wenn ich irgendwo so ein Kill All Men oder so ein Ding sehe, dass ich das melde bei irgendwelchen Plattformen und da ist noch nie irgendwas gelöscht worden und ja, im Endeffekt brauchen sie das auch nicht machen, meinetwegen, aber dann sollen sie aber auch irgendwelche anderen Leute, die sich da irgendwie Luft machen, dann auch einfach stehen lassen. Sehe ich so, also. Ja, natürlich. Also und vor allem, wie gesagt, die Leute haben sich auch die Zustimmung zu diesen Gesetzen auch nur abbringen lassen, damit das eben alles Hassrede wäre. Aber es ist nicht Hassrede, es ist eben so eine in dem Fall ansatzweise politische Äußerung. Ne? Ja, in dem Fall ist es dann irgendwie Satire, wo man sich jetzt halt auch nicht weiß, ob die das jetzt, ja, keine Ahnung, was die sich dabei denken, ob die dann, ob sie da einen Punkt machen wollten, irgendwie über diese Behauptung, dass es so viele Migranten gäbe. Aber nicht ist egal, dann machen die Straßen, dann löschen sie das, weil sie es für Hass halten. Das ist doch genau der Punkt, ne? Deswegen nicht. Ja, das ist eben die Maschine, das nicht vernünftig unterscheiden kann. Ja, halt, normalerweise kann die ja schon unterscheiden, wie ich ja schon gerade gesagt habe. Also ich habe das noch nie gesehen, dass irgendwo sowas verschwunden ist, wo es gegen Männer ging. Das ist ja nur ein kleiner Gag. Das ist so, wie wenn wir alle Autofahrer abschieben würden, würden die Unfallzahlen um 100% fallen oder so. Das ist ja nur ein schlechter Gag. Also ich denke, Instagram sollte eine Whitelist einführen, einfach für anerkannte Satire-Magazine wie den Postillon. Der hat schließlich auch so ein komisches Twitter-Ding. Ja, so da oben. Und dann sollte halt man das nicht den Algorithmus machen lassen, wie offensichtlich in diesem Fall, ne? Sondern dann müsste halt jemand noch manuell sagen, okay, das hier vom Postillon ist Satire. Aber gut. Oh. Ja, komischerweise sind jetzt Firmen doch verpflichtet, zumindest teilweise, eine neutrale Anredeform bereitzuhalten. Und da ging es, wenn ich das nicht in Erinnerung habe, um einen Fahrkartenautomaten, genau, wo man eben nur Frau oder Herr auswählen konnte. Und die entsprechende Person aber lieber, ja, in, keine Ahnung. Die entsprechende Person hatte sich da schon eintragen lassen, dass sie divers ist, ja. Ja, das spielt aber angeblich bei deinem Urteil keine Rolle, ne? Ja, das steht ganz unten drin, wo mich da mal interessieren würde, welches Verfassungsgericht die da meinen, weil die hier nämlich ganz unten geschrieben haben, der Schutz allgemeinen Persönlichkeitsrechts sowie das Recht auf eine der geschlechtlichen Identität entsprechenden Anrede beginge nicht erst mit der, also hier haben wir auch schon so ein Recht auf eine Anrede, ne? Das ist ja dieses Jordan Peterson-Ding. Beginne nicht erst mit einer offiziellen Personenstandsänderung, sondern laut Verfassungsgericht schon bei gefühlter Geschlechtsidentität. Also ich weiß jetzt nicht, ob das das Bundesverfassungsgericht oder ein Landesverfassungsgericht sein soll. Aber Bundesverfassungsgericht würde natürlich bei Frau Bär nicht weiter verwunderlich sein. Das könnte jetzt auch ein Fehler sein, dass das Gericht zwar hier... Und dieses Urteil hier ist noch nicht rechtskräftig, aber wenn das vom Verfassungsgericht schon so festgehalten wurde, dann... Dann bin ich mal gespannt. Ja, was mich allerdings dabei ein bisschen wundert, weil die hatten ja vom Verfassungsgericht, glaube ich, abgelehnt, dass die Sparkasse irgendwie ihre Briefchen da an die Leute entsprechend. Ja, da ging es um was anderes. Da ging es ja nicht um Herr oder Frau und das war ja auch nicht. Da ging es um Kunde, Kundin. Ja, so, da ging es um Kunde und Kundin, ja. Und ich meine, auch da wäre in der Urteilsbegründung so ein Ding drin gewesen, von wegen, ja, das ist jetzt hier nicht, wir können das nicht aburteilen, aber wir würden schon empfehlen, dass da Abhilfe geschaffen wird. Hm. Ja, ich glaube, die Sparkasse hat auch ein bisschen damit argumentiert, dass sie gesagt haben, wir haben jetzt hier für die nächsten 10 Jahre schon Vordruck liegen oder so. Aber okay. Es ging, glaube ich, auch eher darum, einen Präzedenzfall zu schaffen. Ja, also. Ja, also, dass man sich da überhaupt Gedanken drüber macht, über solche Nichtigkeiten, das ist jedes Mal wieder. Ja, in Frankfurt. Ich bin begeistert, du hast entweder das Wort Frankfurt überlesen oder heute einfach Nee, ich habe das schon gelesen, ja, aber das ist ja nicht nur ein Frankfurt-Problem allein. Außerdem möchte ich nochmal daran erinnern, ne, hier Städte sind keine geografischen Punkte, ne? Städte sind soziale Konstrukte, es ist 2020, schlaue Leute wissen das, ja, ne? Also auch Berlin kann Frankfurt sein, ne? Aber Frankfurt ist immer Frankfurt, ja, also je nach Kontext. Kritische Städtewissenschaften. Da kann Wuppertal auch Osnabrück sein. Oder Bielefeld, Gelsenkirchen. Wer bin ich, wer möchte ich sein? Ja. Ich weiß nicht, was bin ich, ist das doch. Ne? Machen Sie eine typische Handkündigung. Welches Schweinbrill hätten Sie denn gern? Das war antimuslimische Hassrede. Stimmt, heute müssten sie wahrscheinlich irgendwie was anderes haben. Welches Schäfchen hältst du gern, ja. So vielleicht in Form von so einer kleinen Modell von der Kaaba in Mekka, weißt du, dass du oben so das Geld reinwerfen kannst. Ja, Netflix gesponsert, Edition F, Leni Bold, ich würde mir wünschen, dass die Leute auch das nicht-binäre Geschlecht akzeptieren. Wer bin ich und wer möchte ich sein? Fragen, mit denen sich Leni Bold lange Zeit beschäftigt hat. Heute identifiziert sich Leni als nicht-binäre Person. Da denkt man gleich, da kommt jetzt so ein Erfahrungsbericht, aber nein, es geht um eine Figur in einem Netflix-Deutschland-Machwerk mit Elias Mbarek und Lavinia Wilson. Auch Leni Bold kennt die Notwendigkeit, loszulassen, um den eigenen Weg zu finden. Leni teilt mit uns die Gedanken zu eigenen und fremden Erwartungen, dem Prozess des Loslassens und dem Erkämpfen der eigenen Freiheit. Ist auch ein Künstlername, oder nicht? Das ist eine Figur in einem Film. So, ich meine jetzt die Frau hier, sorry. Ja. Ich tue und lasse, was ich möchte. Ich ziehe das an, was ich möchte. Ich bin die Person, die ich sein möchte. Ich bin Leni, 27 Jahre jung und nicht binär. Heißt, ich fühle mich weder zu 100% als Mann noch als Frau, sondern bin irgendwo dazwischen. Ich finde es komisch, also dass Netflix hier praktisch so eine, also eine Lebensbeichte einer nicht-binären Frau praktisch hierhin packt für Geld in Edition F und dem so diese Verpackung gibt, als sei das eine echte Geschichte. Also das finde ich schon irgendwie, finde ich sehr merkwürdig. Ich würde mir einfach wünschen, dass ich diese Angst gar nicht mehr haben muss, dass die Leute offener werden und auch das nicht-binäre Geschlecht annehmen und akzeptieren. Wo ist das Problem dabei, die Gender-Stereotypen-Schubladen neu zu sortieren und auch Raum zu lassen für Leute, die sich da nicht zu 100% einordnen können? Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Leute, die eigentlich nicht binär sind, trotzdem für ein Geschlecht entscheiden, weil es schlichtweg einfacher ist, damit in der Gesellschaft zu leben. Also ja. Es ist immer noch das Geschwätz von einer Filmfigur, ne? Ja, also das hat irgendein Autor für Netflix geschrieben und dann hat Netflix Geld rausgehauen, damit Edition F das veröffentlicht. Damit sich irgendwelche Feministinnen da durchlesen können, ja. Ja, ich meine, oh Gott. Ach, ja. Wo ist das Problem? Ja, wo war das Problem früher? Das ist meine Gegenfrage dazu. Wo war das Problem in der ganzen Menschheitsgeschichte, wo man das überhaupt niemanden gefragt hat, wo das einfach so gelaufen ist? Und vor allen Dingen, wo ist das Problem für die Frauen? Weil ich würde mal tippen, ja, keine Ahnung, diese ganzen nicht-binären, hier, wie heißt die Dame? Hengamiya Gurifara und so, also irgendwie, wir sind das nicht. Irgendwie haben die ja dann doch wieder heterosexuelle Beziehungen nur ausschließlich und sind da quasi die Frau. Also, aber... Na, willst du das denn wissen? Sie sind halt super interesting und total progressive und ja, und... Das ist so eine Art wokes Märtyrertum, weißt ja. du? Sehe ich trage jenes Mal und deshalb kommt das Unglück über mich und die Leute genau. schreien nach mir und so. Ich weiß gar nicht, wo ich... Sehe, wie ich leide für den wahren Glauben, ja, für das nicht Gute. Wo ist der Platz für mich in der Schublade? Ach so, ich kann hier... Zeuge! Zeuge! Ich kann hier und da irgendwie normal leben, ja, dann mache ich das doch, so wie ich gerade will, ja. Also der Artikel ändert sich auch gar nicht. Also es gibt die ganze Zeit diese aus der Ich-Form geschriebenen Aufrufe, sich endlich an die woke Kultur zu gewöhnen. Und dann kommt ein Absatz ohne Kommentar unten drunter, zeitgleich zum gerade neu erschienenen Netflix-Film Was wir wollten, erscheint der Podcast von Friedemann Karik mit den hochkarätigen GästInnen Mirna Funk. Alte Bekannte, wenn Männer noch mal kurz vor dem Tod aufbellen, wie sterbende Hunde oder so. Andrea Petko. Ich weiß es noch. Der alte weiße Mann bäumt sich noch mal auf, wie Tiere kurz vor dem Tod. Genau, das war's. Und das ist das, was die da bei diesem Edition F veröffentlicht haben. Nachdem sich die Leute darüber aufgeregt haben, haben sie dann noch eingefügt, in Klammern, lacht, ja. Das erste große Weltraumaffen-Meme. In Klammern lacht. Andrea Petkovic, Tarik Tesfu, Anna Wilken, Charlotte Würdig über ihre ganz persönlichen Definitionen des Loslassens spricht. Wo hat der Plan des Lebens nicht mit dem eigenen Plan für das Leben zusammengepasst? Wie haben sie gekämpft, erkannt, akzeptiert und danach weitergemacht? Wann hat so ein Abschied wehgetan und wann fühlte er sich befreiend an? Neugierig alle Podcast-Episoden, bla bla bla bla. Also ich find's heftig, dass Netflix so viel Geld ausgibt, um die woke Crowd irgendwie zu beschäftigen. Ja, und vor allen Dingen müssten ja mittlerweile eigentlich wissen, dass sie mit diesem Quatsch nur Geld verbrennen. Also parallel war das ja wohl jetzt so, also ich guck's ja schon lange nicht mehr, aber ich guck mir die YouTube-Videos an, die sich drüber aufregen, dass sie bei dieser Star Trek-Serie, wo ja unbestätigten Meldungen zufolge Netflix jede Menge Geld reingebuttert hat und das kein Mensch sehen möchte und sie eigentlich aus dieser Nummer wieder raus wollten, aber... Das ist jetzt Picard, oder? Nee, die erste. Nee, Picard ist ja... Diese Discovery-Serie, okay. Ja. Und da gab es jetzt so einen Charakter, die ist eigentlich von so einer Spezies, wo die so verbunden werden mit so einem, mit so einem Wurm und dann ist das quasi so ein Wirt und... Dingsbums-Kram und die haben dann irgendwie auch so die Persönlichkeit von den ganzen früheren Wirten und so. So wie Jadzia. Ja, genau. Diese Spezies ist das halt. Aber für die Leute, die... die ist aber nicht so. auf jeden Fall, in diesem Kontext würde es vielleicht noch irgendwie Sinn machen, aber diese Person ist noch gar nicht verbunden mit so einem Wurm und wollte sich jetzt irgendwie Zay-Zeben nennen lassen. Oh, du kennst dich aber gut aus, dafür, dass ich nicht gucke. Ja, ich gucke mir halt diese ganzen Aufregevideos bei YouTube an und reg mich auch auf. Und die hat da echt diese Szene aber da ausgeschnitten. Es wird doch nicht mal gezeigt. Und da steht die da echt rum, neben dem Captain von dem verdammten Schiff, der steht die neben dem Captain rum und sagt so, ich habe mich ja eigentlich nie so richtig als Frau gesehen und deswegen möchte ich nicht Ski genannt werden, ich möchte Zay-Zem genannt werden. Oh, und die machen das dann auch noch. Und das ist eine Serie, die in der Zukunft spielt. Und die spielt auch mittlerweile, sind die auch noch irgendwie hunderte von Jahren nochmal in die Zukunft von der Zukunft gesprungen, weil sich alle Leute darüber aufgeregt hat, dass sie ja den ganzen Kanon kaputt machen in der Vergangenheit. Ah, unmöglich. Ja, und das hätte denen eigentlich mal zu denken geben sollen, bei dieser ganzen Brocken-Scheiße. Aber scheinbar, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, also, lernst nicht mehr. Mal ein Shoutout an den Chat. Wir haben offensichtlich jede Menge Star Trek-Cracks. Raus. Okay. Aber ich habe gehört, mit einer gesagt, auf Netflix, da würden sie endlich mal zeigen, wie es wirklich ist, so mit dem Rassismus und so. Das ist schon krass. Ich wusste gar nicht, dass der einen Twitter-Account hat. Hat er wahrscheinlich auch nicht, weil das ist nämlich von der Babylon Bee. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall die Babylon Bee, das ist ja auch so eine total richtige Seite, keine Fake News, kein gar nichts, auf gar keinen Fall keine Parodie. Schreibt hier, Smeargol setzt seine Pronomen auf ours und theirs. Ne? Weil hat er ja auch immer gesagt, so. Ours, theirs. Das ist unser Schatz. Ne? Oh. Corona, Frauen am meisten betroffen. Ich kann es langsam echt nicht mehr sehen. Milena Hassenkamp. Milena Hassenkamp hat interviewt, genau. Und interviewt hat sie Claudia Wiesner, von der eine Professorin für Politikwissenschaft an der Fulda University of Applied Sciences. Mal ganz abgesehen vom Thema. Warum heißt es nicht irgendwie Universität Fulda Universität für angewandte Wissenschaft. Warum haben wir da so einen dämlichen englischen Namen? Was soll der Kackdreck? Ja, und die Frau Wiesner ist da Professorin. Welche Schulnote würden Sie der Bundesregierung in Bezug auf die Pandemie und die Behandlung der Frauen geben? 3-, sagt Frau Wiesner. Nicht schlechter, fragt der Spiegel. Die Bundesregierung bekommt keine schlechtere Note von mir, denn sie will im zweiten Lockdown unbedingt Schulen und Betreuungseinrichtungen offen halten. Bund und Länder haben eine Konsequenz daraus gezogen, dass die Schulen keine Infektionstreiber sind und viele Eltern wirklich nicht mehr konnten. Politikerinnen und Politiker sind also durchaus lernfähig. Und dann erklärt sie, dass halt Frauen aber trotzdem schlechter wegkommen. Zum Beispiel verdienen Frauen in Deutschland im Durchschnitt ungefähr ein Fünftel weniger als Männer. Da ist mal wieder der 20% Gender Pay Gap. Das führte in der Krise dazu, dass Frauen weniger Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld bekamen, weil ihr Nettolohn kleiner ist. Ja. Frauen arbeiten außerdem häufiger in prekären Beschäftigungsverhältnissen und sie haben etwa als Pflegekräfte das größte Infektionsrisiko. Sie haben auch im Lockdown stärker als die Menschen die Totalausfälle in der Kinderbetreuung, als die Männer die Totalausfälle in der Kinderbetreuung aufgefangen. Die Frage ist, was tut man, wenn man weiß, dass Frauen aus all diesen Gründen in der Pandemie besonders belastet sind? Die Bundesregierung hat kaum versucht, das aufzufangen. Allein mal die Idee, der Mann wird gar nicht mehr belastet durch diese ganzen Sachen. Also der kann Kindern nicht zur Schule fallen, der kann nicht den Müll rausbringen, der kann nicht auch mal die Küche machen, wenn die Frau K.O. ist, weil die morgens schon die Kinder zur Schule gebracht hat. Das geht alles nicht in deren Köpfen. Die ganze Asche, die er nach Hause bringt, das kommt ihm nur alleine zugute. Ja, natürlich. Der gibt die für seine Modelleisenbahn aus. Genau. Und der Frau gibt da 20 Mark, damit sie einmal im Monat bei Aldi. Das ist alles so lächerlich. Warum ist so jemand Politikwissenschaftlerin? Der auf so eine Nummer reinfällt. Es ist doch einfach, das ist doch auch wieder so eine Null-Diskussion. Also, Sie haben ausgerechnet, dass von den 167,4 Milliarden Euro an Konjunkturmaßnahmen gerade einmal 6,95 Milliarden Euro an Branchen und Bereiche gehen, die eher Frauen zugutekommen. Wieder, da wird einfach mal davon ausgegangen, dass der Mann sich eine neue Lok kauft und einen Bahnhof und einen Tunnel. Ja. Ich habe die Summen, die in bestimmte Branchen fließen, in Beziehung zu den Frauenanteilen gesetzt. Das ist natürlich auch echt eine echt sinnvolle Art, es zu machen. Also wenn man schon vorher was rauskommt. Politikwissenschaft. Wenn man halt, ja, vielleicht auch, weil man das rausbekommen will. Und man da schön dann wieder auseinanderrechnen kann, dass halt bei fast jeder Frau auf der anderen Seite ein Mann steht, der in dieser anderen Gruppe ist, so dass die zusammen genauso viel haben wie alle anderen zusammen, je nach Einkommensniveau. Wird einfach mal ignoriert von der Frau Politikwissenschaftlerin. In den 6,95 Milliarden Euro, und das sind nur 4,2% des Gesamtpakets, stecken zum Beispiel jene 1,9 Milliarden Euro, die an soziale Einrichtungen und an den Kulturbereich gehen. Dort arbeiten vorwiegend weibliche Beschäftigte. Ich weiß nicht, ich würde dann die Arbeit gerne mal sehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass nur 1,9 Milliarden Euro insgesamt an soziale Einrichtungen gehen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. aber müsste man nochmal gucken. Und bla bla bla, der Rest kommt vorwiegend Männern zugute, weil Investitionen vor allem in den Branchen Bau und IT fließen. Ja, weißt du, wir könnten also natürlich auch... Gemeint. 160 Milliarden Corona-Hilfen. Wir könnten natürlich auch irgendwie die Dampfmaschinenindustrie bezuschussen statt der IT-Industrie. Wäre auch eine Möglichkeit, würden Arbeitsplätze entstehen und Deutschland würde für die bekannt für die besten Dampfmaschinen auf der Welt. Sicher auch schön. Was ist mit den 3 Milliarden Euro für Kinderbetreuungseinrichtungen? Zählen die gar nicht dazu? Oh, das sind reine Investitionsmaßnahmen. Dadurch gibt es nicht mehr Kita-Plätze und auch nicht mehr Lohn für die Betreuungskräfte. Davon profitieren also nicht die Erzieherinnen und Lehrerinnen, sondern wieder Bauindustrie und IT. Ja, irgendwer muss doch die Scheißdinger bauen und ans Netz anschließen. Ich meine, und wie genau profitiert die IT? Ja, und danach von der Planung die Dinger, von oder nicht? Kindergärten oder vom Bau von Kindergärten. Dafür, dass die dann Computer am Eingang brauchen oder was? Ach Gott. Natürlich müssen Frauen mehr mitentscheiden und dann würde das auch nicht passieren. 13 Milliarden gehen an Länder und Kommunen, von 16 Bundesländern werden aber nur 2 von Ministerpräsidentinnen regiert und das schließt natürlich vollkommen aus, dass in den anderen Ländern auch nur ein verfickter Euro ausgegeben wird für Frauen. Weil Männer machen sowas, wir kennen die Männer, ne? Die treffen sich mittwochs beim Patriarchatsclub, zeigen ihre goldene Karte vor und dann wird das Geld verteilt, was die Woche von der Bundesregierung gekommen ist. Aber natürlich nur an Männer. Ist jemand mit Berle, ist Weibsvolk anwesend? Nein. Fuck off, echt. Ich will nicht sagen, Männer können keine gleichstellungspolitisch klugen Entscheidungen treffen. Und nur weil eine Frau Oberbürgermeisterin ist, heißt das nicht, dass sie den Kita-Ausbau vorantreiben wird. Aber... Wenn vorwiegend Männer in Entscheidungspositionen sind, fehlen dort die Lebensrealitäten von Frauen. Denn wir wissen, Männer und Frauen leben in streng segregierten Vierteln, dürfen sich nur mittwochs kurz zum Geschlechtsverkehr sehen. Ja, genau. Und ansonsten haben die keinerlei Einblick in die anderen Lebenswelten. Die wissen praktisch nichts. Ja. Nur mittwochs. Die würden das einfach so stumpf 50-50 machen oder so, dass man die Frauen mit Geld überschütten müsste. Durch die Krise gab es aber auch Fortschritte. Freuen Sie sich über die Einigung bei der Frauenquote in Vorständen. Ja, in der Krise haben wir erst einmal gesehen, dass Frauenvorstände verlassen haben. Wie die einzige Frau in der Doppelspitze von SAP. Das war ein Indikator dafür, dass Gleichstellung als Luxus betrachtet wird, den man sich in harten Zeiten nicht leistet. Die Einigung jetzt zeigt, Gleichstellung darf kein Luxus sein. Allerdings verändern Quoten erst ab 25-40% eine Diskussionskultur. Wenn Sie also nur eine einzige Frau im Vorstand haben, ändert das ziemlich wenig. Die vereinbarte Quote ist also noch nicht genug. Es ist natürlich völlig ausgeschlossen, dass die Tante bei SAP irgendwie nicht das geleistet hat, was SAP von ihr wollte, ne? Das wird vollkommen, wie immer, ist es ein Angriff auf eine Frau, weil sie eine Vagina hat und fertig. Politikwissenschaftlerin. Mir graust. Die Stadt Kassel hat wohl, oder vergibt jährlich einen Preis für deutsche Sprache, vom Verein für deutsche Sprache, meine ich. Und die haben jetzt gesagt, dass sie gerne die Stadt wechseln würden wahrscheinlich, weil eben in der Stadt Kassel das Gendersprech eingezogen ist. Der Bürgermeister hat das so bestimmt für seine Verwaltung und das setzt sich immer weiter fort und so. Deswegen haben sie überlegt, da umzuziehen. Ja, und das ist vielleicht kein Skandal oder so, aber mal gucken, ob die noch viele Städte finden. Andererseits, auch da bricht der Kulturkampf einfach auf, ne? Es wird ja immer mehr. Ich habe auch schon gedacht bei einer Anmeldung. Ja, aber was will man denen raten? Vielleicht so eine Bohrplattform im Ärmelkanal, außerterritorial, weißt du? Weil ich meine, wo willst du denn in Zukunft, wenn das so weitergeht, noch eine Stadt finden in Deutschland, die das nicht macht? Ja, sehr schön. Offshore-Freiheit dann. Ja, muss man gucken, wie weit das weitergeht. Ja, ja. Und irgendwann gibt es ja immer so eine Grenze, wo dann wieder so viele mitmachen, dass dann welche anfangen, sich alleine deswegen zu wehren, weil so viele andere. Ja, auf jeden Fall wird dieser Preis vergeben von diesem Verein für deutsche Sprache, heißt er, glaube ich, Verein. Meine, ja. Irgendwie so. Und die sind ja wohl mit der CDU verbunden, soweit ich das weiß. Und die CDU hat sich da auch im Stadtrat damit, da das auch zum Anlass genommen, da nochmal gegen zu reden, gegen die Sternchen und das Redner, das Reden, Redepult statt Rednerpult und diese ganzen Sachen, die sie in Hannover ja schon vor 2 Jahren oder so gemacht haben. Ja, das kommt jetzt immer so langsam, und aber sicher, dieser Verein der deutschen Sprache ist da natürlich dagegen, gegen diesen ganzen Genderkrempel. Und deswegen möchten sie das sind dann. Das sind nicht wirklich Leute, die was zu sagen haben oder zu entscheiden haben. Nee, haben sie auch nicht, aber sie sind halt klar mit der CDU verbunden. Und man sollte ja irgendwie nochmal denken, dass da eventuell mal ein bisschen auf den Tisch gehauen wird, damit da mal irgendwie Fuß runtergepackt wird und gesagt wird, nee, jetzt bis hierher und nicht weiter so, das reicht uns jetzt mit dem Krempel. Wir ziehen da jetzt nicht mehr mit. Das ist kein Fortschritt, was ihr uns hier verkauft. Das ist einfach reine Ideologie, ideologischer Reinheitstest hier irgendwie, um da irgendwie neuen Menschen zu basteln, Leuten die richtigen Ideen in den Kopf zu packen, von außen her, vom Staat her. Und das gehört sich nicht, so funktioniert Sprache nicht. Das hat mit Freiheit nichts zu tun. Das ist einfach autoritäres Gehabe. Ja. Tja. Ja, das ist das Ding hier vom Reitschuster. Ja, da haben sie ja den vom Verfassungsgericht jetzt auch den neuen Infektionsparagrafen bestätigt im Prinzip. In Bremen die Demo verboten. Und dann sind die bis vor das Verfassungsgericht und die haben gesagt, nee, wir bestätigen das. Ja, aber wahrscheinlich vom Bremer Verfassungsgericht, oder? Ja, das ist gut möglich. Landesverfassungsgericht halt in der Fall. Ja, ja und die haben. Ja, und der Reitschuster beschwert sich da stark drüber, ne? Wir haben es im Endeffekt ja damit gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, so nach dem Motto, ja, bei dieser Querdenken-Demo wird ja sowieso gegen die Auflagen verstoßen. Und das ist dann ein großes Gesundheitsrisiko und deswegen überwiegt dann das Gesundheitsrisiko der Freiheit halt da zu demonstrieren, also Versammlungsfreiheit. Und das ist natürlich eine relativ schlimme Sache eigentlich, weil dann könnte man ja auch, das steht jetzt hier zwar nicht drin, aber dann könnte man ja auch sagen, so ja, wenn jetzt irgendwie die Antifa eine Demo macht, dann hauen die ja irgendwas kaputt, zum Beispiel. Genau, deswegen lassen wir und das ist ja dann eine Straftat und deswegen, weil das ja sowieso passiert, haben wir jetzt einfach alle kein Versammlungsrecht mehr. Ne, könnte man ja sagen. Oder wenn jetzt irgendwie die NPD was anmeldet, dann gibt es ja nur wieder noch Gegendemonstrationen und dann wollen die sich da irgendwie kloppen. Und das ist ja total gesundheitsgefährlich, wenn die sich kloppen. Und da kommen dann vielleicht auch noch ein paar Beamte irgendwie dabei dann, werden verletzt oder so von der Polizei bei solchen Demos. Das kann man ja vorhersehen, dass sowas passiert. Ne? Und deswegen verbieten wir das jetzt alles. Das könnte man ja bei lauter sagen. Also alles, was jetzt hinausgeht über, ja, wahrscheinlich dann wieder irgendwelche Ende Gelände, keine Ahnung, was soll man da auch sagen. Die holen sich eine Unterkühlung da jetzt in diesem Wald. Ne? Also genau. Das ist ja total, obwohl das ist ja eh nicht angemeldet. Das war ein Scheißvergleich, weil, ja. Ja, aber ist egal. Die ja, aber denk kann an die, nicht willkürlich sein. So denk an die ganzen Doppelstandards, als es darum ging, dass in Amerika eine Person gestorben ist. Ja. So. Ja, und definitiv. Dass also, Demonstrationen veranstaltet werden durften und die teilweise auch, oder ja, Liebig, Liebig, was war das, 37, 34, die gewalttätige Demo danach hat auch stattgefunden und so. Also, ja, und ich weiß ganz genau, dass also jetzt hier bei mir in Hannover zumindest diese George Floyd-Demo da im Sommer, die war ganz schön groß und da bin ich auch nicht geblieben. Also ich wollte eigentlich gucken, was da gefaselt wird. Und da wird sicherlich auch jede Menge Humbug dabei gewesen sein. Also nicht nur so eine Jana aus Kassel irgendwie, diese ganzen Verschwörungstheorien von den Antirassismus-Leuten, die finde ich da teilweise auch ziemlich geschmacklos. Und ja, aber ich bin dann lieber wieder gegangen, weil das war echt ganz schön voll da. Und also ich denke nicht, dass es noch eine andere Demo gegeben hat dieses Jahr, die da größer war. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Querdenker da den ganzen Opernplatz und noch die Straßen drumherum voll gekriegt haben. Ja, das Verfassungsgericht verlässt sich dann da auf das RKI wahrscheinlich. Die sagen ja, das ist entsprechend gefährlich. Naja, sie verlassen sich darauf, dass sie sagen, das ist ja eh klar, dass sie sich an die Vorgaben nicht halten. Das ist das, was sie tun. Und ja, das natürlich auch, ja, ja. Ich meine, klar. Da konstruieren sie ja die Gefahr draus. Nur, dass da jetzt auch so eine Gefahr draus entstehen würde, dass eben viele Ansteckungen passieren oder so. Das ist auch so lapidar, so lala nachgewiesen, würde ich sagen. Also gibt es schon verschiedene Argumente, sagen wir mal, in der Beziehung. Oder ja, aber Meinung, das ist ja eigentlich egal. Im Endeffekt, es geht ja darum, um diese Herleitung alleine. Ne? Dass, also erstmal, dass die Leute natürlich von vornherein das so machen werden und natürlich auch alle, ne? Weil im Endeffekt, du verbietest ja das ja jetzt den allen. Und dass das abzusehen ist, dass sie sich da nicht dran halten werden, ist, denke ich, schon richtig, dass das abzusehen ist. Aber auf der anderen Seite, ja, nur weil die Leute im Freien stehen und keine Maske aufhaben, also tut mir leid, ich trage im Freien, ich finde es auch bescheuert, im Freien, wenn man da alleine irgendwo rumgeht, sich so eine Maske aufzusetzen. Allein im Auto finde ich noch besser. Ja, aber weil ich finde das auch überzogen und das müssen die Leute auch einfach mal einsehen. Nur weil die irgendwie meinen, ja, das ist auch wieder schon wieder so ein, es muss immer 100% sein. Ne? Es kann nicht irgendwie sein, dass die Leute irgendwie das einsehen, so nach dem Motto so, ja, okay, das ist wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich jetzt hier irgendwo im geschlossenen Raum irgendwo hinhusten kann, einfach so ohne Barriere oder so. Deswegen setze ich mir jetzt mal so eine Maske auf. Sondern es muss ja immer wieder, es muss halt immer überall dann sein und es muss so viel wie möglich und da kommen wir auch gleich noch zu mit Bayern und so, das habe ich hier auch noch drin. Ja, jetzt ziehe ich das einfach mal kurz vor. Na, da sind sie jetzt auch nochmal härter geworden, da gibt es jetzt sogar eine Ausgangssperre. Nächtlich, weil nachts so viele Leute rausgehen. Ja, ich meine, aber auch das, ne, ja, also lass die Leute einfach mal, und das ist dann das, wo sie meinen, es hilft ja nichts von den Zahlen her und wir müssen jetzt härter durchgreifen und deswegen machen wir jetzt eine Ausgangssperre. Aber was sie dann wieder nicht wollen ist, da kommen sie dann wieder mit ihrem, ja, wir sind ja aber ein christliches Bundesland und Familienbundesland, hat er gemeint, hier der Söder. Boah. Und deswegen sind an Weihnachten natürlich die Kirchen offen und da gibt es auch keine Ausgangssperre. Und, ja, da habe ich jetzt mehrfach gehört, dass irgendwie die Altenheime momentan zum Problem werden. Ja, genau. Das hat er übrigens auch gemeint. So, ne? Und wo ja. Ich mir dann immer so denke, ja, was sind denn das für Leute, die da in die Kirche dann gehen oder was? Das sind alles nur gesunde, junge Leute oder wie? Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich meine, also, ja. Dass sie prinzipiell sagen, ja, und vor allen Dingen, ne, wenn wir jetzt gerade auch noch auf dem Level sind, dass wir jetzt sagen, so, das Versammlungsrecht gilt nicht mehr. Also dann weiß ich aber nicht, warum dann diese Religionsfreiheit auch noch so ein super Grundrecht sein soll, dann, die dann wieder über allem steht. Weil wenn das Ziel dann irgendwie ist, diese Kontakte zu verhindern, irgendwie komme was da wolle, dann könnt ihr das auch nicht machen. Tut mir leid, Herr Söder. Dann müsst ihr halt eine Übertragung machen und die Leute gucken sich das im Fernsehen an. Noch haben wir ja diesen wunderbaren öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder weiß ich nicht was. Aber dann irgendwie zu sagen, so ja, aber am 24. ist das scheißegal, weil Gott, wenn Gott will, dass ihr überlebt oder so, dann wird er euch schon nicht anstecken lassen. Oder weiß nicht, welche Logik dahinter steckt. Meine irdische Logik ist das auf jeden Fall nicht. Also. Ja, voll unmöglich. Also, ne, das ist irgendwie der Abgesang als Kanzler für mich so, dass das Letzte noch eben klar machen sollte. So geht es nicht mit so einem Vogel. Aber gut, viele Leute finden es ja gut, wenn ein Hartus gegriffen wird. Ja, eben. Also ich ja. Sehe seine Chancen auch durchaus noch gegeben, aber soweit ich weiß, ist der überhaupt, also im Endeffekt geht es ja jetzt darum, wer da jetzt irgendwie Vorsitzender wird und der wird doch dann wahrscheinlich Kanzlerkandidat, oder? Da ist ja doch gar nicht mehr Rennen, das ist doch jetzt Spahn und Und hier Laschet und Merz, ja, ne? Oder? Ach nee, Dingenskirchen ist auch dabei, hier, dieser Röttgen. Da kommt er mit der Impfung um die Ecke, die funktioniert oder so. Ja, das fand ich auch komisch. Er hat gemeint, irgendwie von wegen, die Impfzentren werden aufgebaut bis 16. Dezember oder irgendwie sowas, 12., 16. Dezember, ich weiß nicht mehr genau. Und er hat aber auch gemeint in der Pressekonferenz, das Impfen, hätte er Spahn gesagt, würde dann losgehen Mitte nächsten Jahres. Dann denke ich mir auch wieder, hä, die Impfzentren kommen jetzt und das Impfen kommt Mitte nächsten Jahres. Stehen dann alle bereit, so. Ja, keine Ahnung, ja, mit der Spritze in der Hand. Mit Spritzen, warten noch. Genau. Kein Plan, kommen Sie, aber. Kommen Sie. Ja, ganz cool. Ja, oder die passen den Kühlschrank auf oder kühlen den vor, weil er so tief gekühlt werden muss, muss der lange vorkühlen, also, wer weiß. Die Kühlkette darf nicht länger als eine Stunde unterbrochen werden für diese Sachen. Ja, also. Und natürlich ja, auch die Geschäfte sollen auch, die Geschäfte sollen natürlich auch offen bleiben. Ne? Also ja. Das ist dann halt auch wieder so ein Ding, tut mir leid, das verstehe ich dann nicht. Also wenn man irgendwie meint, so, was sollen dann diese Sachen bringen? Wenn das Leute abends nicht nochmal einen Spaziergang machen können oder wie? Mhm. Ja, also ja, wenn die Leute irgendwie nicht jetzt auch langsam selber wüssten, so ungefähr, ob sie so ein bisschen Risiko einschätzen können oder nicht, ne? Klar, weiß man ja, vielleicht. Aber. Ich weiß ja nicht, wie das so ist, immer noch. Ist ja jetzt nicht mehr Sommer, aber treffen sich immer noch größere Gruppen unter freiem Himmel zum Feiern oder irgend sowas. Ich bin da ja raus aus dieser Altersgruppe so ein bisschen. Ja, hier bei mir in der Gegend nicht. Ich weiß nicht, bei den Nordstädten, bei uns angeblich ja. Also, dass also die Leute dann immer noch heiraten, kräftig und so. Ich weiß es ja, also das wäre das Einzige, weswegen ich mir so den Sinn von so einem Ding erklären könnte, dass immer noch einfach zu viele Leute nachts unterwegs sind und die Nacht halt nutzen, um zu feiern. Sonst was ja, aber bringt? Ich meine, diese ganzen Sachen, wo man feiern kann im geschlossenen Raum, sind ja auch alle schon dicht. Ja, aber du hast ja immer, du hast ja jeden Tag Berichte darüber, wieder in irgendeiner Garage oder... Also eine Verbreitung passiert, glaube ich, ziemlich viel tatsächlich über Schulen und so weiter mittlerweile. Ja, die größeren Schüler und so, die dann schon auch ordentlich verbreiten. Aber dadurch kommt das nicht ins Altenheim. Ja, das ist was anderes. Da kann man vielleicht nochmal extra ein bisschen aufpassen. Und das muss man eigentlich auch. Das müsste man schon ein bisschen länger, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie das wird ja auch sicher was passieren oder so. Oder passiert sein. Aber ja, weiß ich nicht, wie weit man da gehen muss, nämlich Schleuse zu machen oder sowas. Nur, da gilt es ja doch dann auch die Todeszahlen irgendwie, die Toten zu vermeiden halt. Ne? Und die sind ja dann im Alter ein bisschen wahrscheinlicher auch als auf dem Schulhof. Ne? Der Artikel ist ein bisschen älter, aber da sind ein paar realistische Zahlen drin, wie man eben so im Wissenschaftsbetrieb als Frau ankommt. In der Regel irgendwie deutlich besser als Kerl. Ja, anderthalb Mal eigentlich, was Sie hier meinen, und mit viel weniger Arbeiten. Das hatten wir ja schon mehrere Beispiele. Also hier, Veröffentlichungen und so. Genau. Ja, genau. Sie sagen hier, dass es im Endeffekt in Deutschland im Gegensatz zu Amerika nicht aufs Prestige ankommt. Also in Amerika wäre das dann so, wie Sie hier schreiben, dass das halt wichtig ist, dass man von irgendeiner prestigeträchtigen Hochschule kommt, wenn man so eine Professur irgendwie haben möchte. Und in Deutschland geht es halt um Veröffentlichungen und da schreiben sie aber halt, dass die Frauen es also 1,4 Mal einfacher hätten bei wesentlich weniger Veröffentlichungen. Und das läge nicht nur an den Gender Studies, schreiben sie auch explizit nochmal. Obwohl es halt auch daran ist, weil bei Gender Studies sind immerhin, also es sind 12 von 94 nur, aber Gender Studies sind halt Männer nur 2 von 202 Professoren. Aber ich sag mal, die meisten sind wahrscheinlich Soziologie. Wie viele Soziologie-Professuren gibt es in Deutschland? Dann klingt für mich danach so eine 50%. Ja, kannst du ja im Prinzip zusammenzählen. Mit Gender besetzt wäre so ungefähr. 94 Frauen plus 202 Männer, also sind nicht 50%. Weil Gender Studies hast du dann 12 plus 2, also 14. Achso, ja, genau, Soziologie. Ja, das macht ja aber keine Aussage darüber, wie viele es gibt. Also wie viele Professuren, oder? Achso, du meinst, das war jetzt nur in diesem Beispiel, wo sie diese die sie für die Studie gefragt haben. Ja, es könnte sein, ja. Hier nur 31% des weiblichen Geschlechts erlangen eine feste Professur. Der Anteil von Frauen an der Gesamtuntersuchung hatte bei 41% gelegen. Na, ich sehe es schon so, dass da 300 Soziologieprofessuren vergeben wurden. 12 an Frauen für Gender und 2 an Männer für Gender. Ja. Okay, also ist das nicht so viel, nicht so hoch der Genderanteil. Dann relativiert sich das. Ja, aber sind die Frauen in der Soziologie halt immer noch, und weiß der Himmel, ne? Wenn der jetzt andere Zeug, die schreiben jetzt hier Gender, aber da oben drauf kommen dann wahrscheinlich noch irgendwelche, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es Fett Studies und dieses ganze Zeug in Deutschland auch schon gibt. Es gibt Themen. Antirassismus. Schlackerst du mit den Ohren, ne? Ja. Ja. Man kann in Deutschland als, als Politik, ich weiß nicht mehr, was war sie über Fanfiction als Doktorarbeit? Ich meine, Möglichkeiten sind da. Ja, letztens hatten wir das mit diesem Raum, das war dann, wo die Leitungen im Raum den Diskurs bestimmen oder so. Da habe ich auch ehrlich gesagt nur drüber geflogen. Wie viel zahlt er denn den Mitarbeitern? Ja, ich habe es mir nicht durchgelesen, aber ich weiß nur, dass also es waren irgendwie 600 Euro oder so. Ja, bis zu 600 Euro, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt die ganze Woche über schon auf sämtlichen Social-Media-Kanälen bombardiert wurde mit irgendwelchen Bildern, wo also die Abgeordneten ganz stolz verkünden, dass ihre ganzen Mitarbeiter von ihren von ihrem Büro das ganze Geld jetzt spenden und so, also ja. Okay. Ist dann vielleicht doch nicht die Ecke so. Hätte sich auch gefreut. Ja. Ich weiß nicht. Spender ja, ich weiß nicht, ob die eine Zusatzleistung da gebracht haben, dass das nötig ist oder so. Also die scheinen oder nicht der Meinung zu sein. Oder andere Leute sich benachteiligt fühlen müssen oder sowas, aber ja. Die scheinen nicht der Meinung zu sein, dass sie da jetzt übermäßig viel zu tun hatten. Also nach dem, was hier in diesem Beitrag steht zumindest. Also der Staat nur gerade ein bisschen viel. So, nee. Dann sich gedacht, dir nochmal was. Kein Plan. Super. Ja, das hier ist einfach nur eine Empfehlung. Das ist hier so ein Video von Skeptic Punk von dem Kanal. Naomi Seibt und der PCR-Test heißt das. Und das ist hier, was er hier vorspielt, ist dieses Video von dieser zweiten Konferenz der freien Medien. Da hatten wir damals auch drüber gesprochen. Ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich das ziemlich fragwürdig alles finde, da diese Seibt und den Krempel, den die so erzählt. Und hier hat er sich auf jeden Fall die einzelnen Statements mal angeschaut und teilweise, denke ich mal, auch ganz gute Sachen dazu zu sagen gehabt. Was ich auch noch sagen wollte, er sagt am Anfang auch, man soll ihm mal konstruktive Kritik geben für dieses Video. Und da kann ich auf jeden Fall mal sagen, es wird er wahrscheinlich nicht als konstruktiv empfinden, wenn er sich anhört, aber ich sag's trotzdem mal, ich finde er benutzt da nämlich auch so eine Gendersprache mit immer WissenschaftlerInnen und so, und da kann ich eigentlich nur von abraten, lieber Skeptik-Punk, genauso wie von diesem Drei-Pfeile-T-Shirt, was du da trägst, weil das muss einfach mal bekannt sein, diese ganze Sache, das ist halt so, wenn du jetzt, ja, also du willst irgendwelche Leute davon überzeugen, dass das vernünftig ist, was du da so von dir gibst, ich glaub's dir auch, aber es ist echt besser, wenn man diesen ideologischen Dreier da rauslässt, dieses Virtue Signaling da an die eigene In-Group irgendwie, die irgendwie meinen, dass halt die Rationalität das auch irgendwie bedingt, dass man dann WissenschaftlerInnen sagt und sich ein Drei-Pfeile-T-Shirt anzieht. Damit wirst du aber diese Leute nicht überzeugen können, die das glauben, was die Seite irgendwie erzählt. Ne? Also ich bin da ja ziemlich skeptisch, was die Tante angeht und dieses ganze Laien Naturwissenschaftsgerede. Und deswegen, ja, wage ich es halt zu glauben, was du so erzählst. Und ich glaube auch nicht, dass du es dir ausdenken würdest. Aber ja, jetzt wirklich irgendwas erreichen, irgendeinen Impact damit haben, dann sollte man sich vielleicht ein bisschen neutraler geben, ist einfach meine Kritik. Da sollte man sich vielleicht einfach mal was Neutrales anziehen und diese politische Sprache da rauslassen und einfach ein normales Video machen, wo man das Gleiche sagt, was du jetzt da auch gesagt hast. Und das wäre, glaube ich, ein bisschen hilfreicher, bisschen besser, bisschen impactvoller. Ja, ich fand auch, dass man auch ruhig nochmal woanders hätte recherchieren können, als auf den Fuchtenfahren der Seiten, aber okay. Waren schon auch ein paar richtige, sind ein paar viele richtige Sachen bei. Weiß ich jetzt gar nichts von Faktenfinderseiten. Ja, fand ich schon, dass er ziemlich viel von übernommen hatte an Argumentationen. Aber ja, okay. Keine Ahnung, ich lese nicht so viel Faktenfinderseiten. Ja, ich gucke mir die Gegenargumentation schon an. Ja, gut, dann war das halt deine Kritik. Ich weiß da nichts von, deswegen sage ich da auch nichts zu. Wenn es geht. Ja, ich will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen. Wir sind alle keine Virologen. Ja. Ja, The Wuhan Files. Kommen wir nach China kurz. Es hat jetzt ein Wunder ist geschehen. CNN macht jetzt wieder Journalismus, statt dem, was sie die letzten Jahre die ganze Zeit gemacht haben. Und zwar haben die jetzt chinesische Staatsdokumente, sehr umfangreiche, für einen Zeitraum vom Oktober letzten Jahres bis April diesen Jahres zugespielt bekommen und werten die jetzt Stück für Stück aus. Und große Überraschung, wer hätte es gedacht, alles, was China nach außen hin kommuniziert hat, war untertrieben. Mindestens ein Drittel bis zur Hälfte der Fallzahlen, die die intern wussten, sind nicht gemeldet worden. Und die ganzen Eindämmungsmaßnahmen, die groß propagiert wurden von China, haben nicht wirklich stattgefunden, also nur punktuell. Und so Sachen wie die Leute in ihre Apartments einzuschweißen, hat auch nicht wirklich viel gebracht, was die Eindämmung angeht. Und sehr viele Details. Und wie gesagt, sehr interessant, dass CNN endlich wieder ein bisschen Journalismus macht. Und das kann sich jeder dann auch durchlesen, um noch ein bisschen mehr sich anzugucken, wie China bei der Berichterstattung getrickst hat. Und natürlich vor allem hat das im Oktober angefangen mit diesen ganzen Fällen in China. Es wird ja immer noch offiziell gesagt, dass der 1. Dezember quasi der erste Tag wäre, wo der erste Fall in China aufgetreten wäre. Ja, ne? So viel dazu. Haben Sie sich auch auf diese Whistleblowerin bezogen? Nö, nee, hier geht es nicht um Whistleblower, sondern staatliche Dokumente, die auch schon verifiziert worden sind von verschiedenen unabhängigen Quellen und eine riesige Datenfülle, die jetzt ausgewertet wird. Deswegen nennen die das ja auch The Wuhan Files, ne, in Anlehnung an andere Datenleaks, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Ja. Überrascht, glaube ich, nicht viele Leute, aber schön, dass es jetzt wenigstens ein Jahr später mal ein bisschen dokumentiert wird. Erst die Wohnung renovieren, dann die ganze Stadt. Ich habe Margarete mal wieder eingeladen. Wir haben sie lange nicht hier gesehen. Willkommen. Deutsche Innenstädte sind auf Shoppen statt auf Begegnungen ausgerichtet. Wer Komfort will, muss meist konsumieren. Gerade in der Corona-Krise wird dies zum Problem. Ja, und dann sagt Margarete halt, dass man einfach halt bei uns in den Innenstädten zu wenig Orte hat, wo man kostenlos einfach rumhängen kann, wo saubere Klos gestellt werden, darauf weist sie explizit hin, die gut beleuchtet sind abends und wo man halt kein Geld zahlen muss, im Gegensatz zu Biergärten oder ähnlichen zutiefst kapitalistischen Einrichtungen. Sie zitiert dann den Herrn Altmaier, der gesagt hat, das Shoppen wäre jetzt hier praktisch eine nationale, aber auch patriotische Aufgabe. Und das kommentiert Frau Stokowski mit Weihnachtsshopping für Deutschland. Direkt keinen Bock mehr, klar. Interessant für unsere Zwecke war aber seine Formulierung: Unsere Innenstädte sind das Ergebnis eines historischen Prozesses. Bäckereien, kleine Lebensmittelgeschäfte, Buchläden, Antiquitätengeschäfte haben sich über einen langen Zeitraum entwickelt und machen unsere Innenstädte zu Orten der Begegnung und attraktiv für viele Menschen. Ja, wir alle lieben die kleinen Buchläden und Bäckereien, aber sind es die Geschäfte, die die Innenstädte zu Orten der Begegnung machen sollten? Natürlich nicht. Cui bono. Orte der Begegnung, wenn man diesen Begriff mit extremer Kirchentagsenergie benutzen möchte, sollten Orte sein, die weder von Öffnungszeiten oder Lockdown-Maßnahmen noch von der Kaufkraft der Menschen abhängig sind, sondern einfach zugängliche Orte, an denen Leute gut versorgt ihre Freizeit verbringen können. Natürlich ist Altmaier Wirtschafts- und nicht Wellnessminister, aber er hat ja mich... Wofür genau plädiert sie hier? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Stellen Sie sich vor, wir hätten Parks mit überdachten, windgeschützten Sitz- und Liegegelegenheiten und kostenlosen, sauberen Klos in Laufnähe. Abends wären die Wege so gut beleuchtet, dass man sicherer nach Hause gehen kann. Ist das zu viel verlangt? Dieses sogenannte Spazierengehen, das ziemlich viele Menschen seit der Corona-Pandemie mehr oder weniger exzessiv betreiben, hat auch seine Voraussetzungen und seine Grenzen. Alte Menschen etwa können nicht unbedingt eine Stunde am Stück gehen, bräuchten also Bänke zum Ausruhen. In den Einkaufszentren sind diese Bänke seit der Pandemie häufig abgesperrt oder abmontiert. Wohin also? Die ganze Stadt muss voll sein mit Bänken, einfache Lösung. Wer soll all das bezahlen, werden einige fragen. Ich würde mich direkt als erstes melden. Gut ausgestattete Outdoor-Treffpunkte mit meinen Steuern zu finanzieren, statt die nächsten Autobahnkilometer oder die nächste Aufstockung des Bundeswehrbudgets. Merkt die, ist sie so verbohrt, dass sie irgendwie nicht merkt, dass sie gerade einfach nur für sich das fordert, was sie haben will? Und so tut, als wollten alle das haben? Ich glaube, die, also ich weiß nicht. Viele Leute sind schon spazieren gegangen vor Corona, Margarete. Du kannst dir das vielleicht nicht vorstellen. Aber also in Berlin macht man das für das. Aber ja. Ja, das mit den abmontierten Bänken und den anderen Sachen im öffentlichen Raum, das ist ja zu bemängeln. Aber es ist halt seltsam, dass das der Dame jetzt erst auffällt. Das ist alles sehr nett und man sieht daran, wie schnell Städte sich verändern können, wenn die Politik das möchte. Aber man sieht daran auch die nur halb zu Ende gedachten Entwicklungen. Berlin baut 100 neue Trinkbrunnen, aber nicht 100 neue Klos. Warum? Wer trinkt, muss auch pinkeln. Männer können, wenn sie unterwegs sind, in den meisten Fällen hinter einen Baum. Frauen können das theoretisch auch, aber es ist weniger sozial akzeptiert, also ins Café. Kostenpunkt 50 Cent oder 2 Kilometer zur nächsten City-Toilette. Das müsste nicht so sein. Nee, wir können auch irgendwie so praktisch kostenlose Hotels aufstellen, finde ich. Wo dann, wenn du halt gerade mal müde bist, kannst du da rein und umsonst da drin schlafen und kriegst was zu essen und kalte Getränke, Nuttenkoks, ganze Programm. Hm? Margarete, was soll das? Jeder könnte sich, also ich hätte zum Beispiel, ich würde riesige Museen bauen lassen wahrscheinlich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, was zu bewegen. Eine öffentliche Toilette ist, glaube ich, nicht das gleiche wie ein Gratis-Hotel mit Nutten und Koks. Also, ja, weiß ich nicht. Aber das Problem bei diesen ganzen Sachen ist ja immer, kostet alles nichts und so kann jeder rein. Ja, dann weiß ich aber auch schon, wie das gleich aussieht. Ne? Weil ich meine, das weiß auch jeder Großstädter, diese Toiletten, die nichts kosten, wo jeder rein darf, das sind die letzten Dinger irgendwie, wo sich die Leute... Deswegen hat ja auch gleich beschrieben, dass die ordentlich gereinigt werden müssen. Ach so, ja gut. Da wird sich auch sicherlich keiner einen Schuss setzen da drin. Nee. Ich weiß, hier haben sie mal so eine selbstreinigende Toilette aufgestellt in der Stadt, die dann irgendwie nach jedem Benutzer irgendwie komplett innen drin mit so einem eingebauten Kercher und Hochdruck und hat irgendwie, glaube ich, nur 1 oder 2 Jahre funktioniert, leider. Und das auch nur selten. Oh Gott, nein, oh, boah, Walulis, bitte. Ich muss 9 Minuten dran. Oh Gott. Soll ich es direkt zusammenfassen? Wollen wir es überspringen? Meinetwegen gerne. Nee, wir gucken das. Geteilter Schmerz ist halber Schmerz. Okay, ich mach mal lieber den Verzerrer an. YouTuber attackieren das ZDF. Vielen lieben Dank auf jeden Fall nochmal an Frontal 21, denn durch so eine schlechte Berichterstattung treibt ihr die Wähler wieder direkt zur AfD. Ich finde es absolut erbärmlich und eine absolute Frechheit, dass so etwas von den Öffentlich-Rechtlichen finanziert wird. Ein guter Gedanke, aber wohl katastrophal umgesetzt. Ups, was ist denn da passiert? Das ZDF hat einen Beitrag gemacht. der so beginnt. Adolf Hitler in Minecraft. Hakenkreuze im Videospiel. Werden Games von Nazis missbraucht? Das ZDF-Magazin Frontal 21 rückt in einem Beitrag Gamer in die Nazi-Ecke wegen Pixel-Hitler. Und die Gamer so... Und das ist furchtbar. Wieso das ZDF schon wieder mit einer Gamer-Doku ordentlich auf die Fresse fliegt und ob da wirklich was dran ist mit Gamern und Nazis, jetzt. Die Gaming-Community. Ja, Spoiler-Alarm, wir werden nichts davon lernen, ob das eine so ist oder das andere so. Aber es ist ein schönes Ablenkungsmanöver auf jeden Fall, was hier gefahren wird. Und ich finde es eigentlich bemerkenswert, dass da nur 600 Daumen nach unten sind, ehrlich gesagt, weil, ja, ich meine, wir gucken es ja noch, aber ich fand es ziemlich schlecht. Das ist keine Aufforderung vom Chris. Das möchte ich nur dazu sagen, aus rechtlichen Gründen. Ich fand das und auch gut, das. Wo der gerade vorhin gesagt hat, wie kann das sein, dass das ZDF immer so Gegenwind bekommt und in dem Moment kommt das Funk-Logo in die Kamera geflogen. Ja, vielleicht deswegen. Und ich habe die Woche gesehen, der Kuchen hat irgendwie richtig viel Kohle in die Hand genommen, um Weihnachtsgeschenke für benachteiligte Kinder zu... Also in dem Thumbnail-Video stammt das von 1 Million. Also der scheint A, viel Geld zu verdienen mit seiner Sache da. Und was finde ich eine durchaus gute Aktion, sowas zu machen. So, dass auch was wirklich bei Leuten ankommt, die den Bedarf haben und die nicht dran schuld sind, wie ihr Leben ist. Hätte ich nicht gedacht, dass... Also, Hut ab. Das Fernsehen stehen krasser auf Kriegsfuß als Markus Söder und Après-Ski-Urlauber. Oder generell Skifahrer. Gut, oder anders ausgedrückt. Gaming und Medien. Irgendwie ein schwieriges Verhältnis. Das sagt das ZDF selbst. Angefangen hat das... Ja, genau, das sagt das ZDF selbst und macht dann eine grausam schlechte Dokumentation, wo sie einfach nur ihre Vorurteile, die sie eh schon seit Jahren haben, mit ihren Büchern, die sie schon geschrieben haben, so wie im Fall von Herrn Stegemann, ne, der jetzt auf gar keinen Fall, ich meine, hat ein Buch darüber geschrieben, mit genau dem gleichen Tenor. Der rennt doch jetzt nicht los und sagt so, ja, das Buch, das ich geschrieben habe, boah, tut mir leid, das ist ja total dusseliger Krempel gewesen, den ich da geschrieben habe. Ja, ich sehe es ein, so, brauchst du nicht mehr kaufen. Das ist das Papier nicht wert, auf das gedruckt wird, im Leben nicht, Junge. Und die Dame hier, die sie interviewt haben, haben sie gerade nur so kurz angeflasht. Die hat ja inzwischen auch ein eigenes Video dazu gemacht, was sie über diese ganze Geschichte denkt. Ja, weiß nicht, ob der Herr Walulis das gesehen hat. Das schwierige Verhältnis mit diesem folgenschweren Beitrag. Die Nerds stehen lieber stundenlang für ein Spiel an, als hier mit den Models ins Gespräch zu kommen. Ganz nach dem Motto Ballerspiel statt Busenwunder. Echt mal, wieso belästigen die Stubenhocker denn nicht die Damen, denen wir hier ungeniert auf den Hintern filmen? Ja, das war dann wieder das Privatfernsehen, ja. Genauso wie auch dieses RTL-Ding mit von wegen, die sind alle ungeduscht und so. Das war auch das Privatfernsehen. Und das braucht man sich ja nicht mehr angucken, diesen Krempel, aber für diesen Bullshit, den ihr hier versendet, der so gesellschaftlich relevant sein soll, diese Vorwürfe, die hier erhoben werden, da dürfen wir alle für bezahlen, ja. Herzlichen Glückwunsch. TAF begleitete damals ein Penthouse-Model auf der Gamescom. Und diese Frau überprüft dann die Nerds auf die bekannten Klischees. Ja. Schwung auf der Mama. Wohnst du noch bei deiner Mama? Ja, sicher. Aber gut, TAF ist für guten Journalismus bekannt wie Hitler für seine Landschaftsbilder. Aber auch das ZDF hat sich schon Gamer vorgenommen in der Killerspiel-Debatte. Nach Amokläufen gab es immer wieder Diskussionen über den Effekt von... Sag nochmal. Ja, älter geht's auch nicht mehr. Killerspieldebatte. Ist ja von vorgestern. Ja, naja, da kommt er ja gleich wieder darauf, dass sie das ja adressieren im Video. Von daher war es doch ein total gutes Video. Haben sie ja schon darauf hingewiesen. Von Killerspielen. Hier sagt das ZDF zum Beispiel über die Tat in Erfurt aus dem Jahr 2002. Im Blutrausch tötet ein Schüler, Lehrer und Mitschüler, wie im Computerspiel. Der Täter war begeisterter Nutzer dieser Gewaltspiele. Das Entsetzen ist groß. Da wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen Computerspielen und einer Gewalttat. Tja, Doof nur fürs ZDF, dass wissenschaftliche Studien da nicht so ganz mitziehen. Menschen, die exzessiv gewalttätige Videospiele spielen, stumpfen emotional nicht ab. Jetzt nimmt sich Frontal 21 wieder das Thema Gaming vor und stellt zunächst einmal klar: Manche fordern ein Verbot von Ego-Shootern. Dabei macht sowas hier noch kein Mörder aus uns. Keine wissenschaftliche Studie konnte belegen, dass solche Spiele allein zu Gewalt im echten Leben führen. Das nicht. Aber stattdessen macht das ZDF ein anderes Feld auf. Die Gaming-Szene soll ein Paradies für Nazis sein. Ein Ego-Shooter macht noch keinen Killer. Trotzdem, Games, Terror und Rechte. Irgendwas scheint ja dran zu sein. Jawohl, mit der richtigen Stimme und Musik kommt alles wie ein Schwerverbrechen rüber. Trotzdem, Binnenschifffahrt, Aurora Borealis, Nazis. Irgendwas scheint da dran zu sein. Kann man die Butter haben? Die Botschaft, die im Beitrag jedenfalls rüberkommt, Gamer und Nazis, da gibt's riesen Schnittmengen. Und für die richtige Würze wirft das ZDF da eine wilde Mischung zusammen in einen Topf. Eine Nazi-Zutat ist dabei, Anders Breivik. Der rechtsradikale Massenmörder aus Norwegen hat laut ZDF in Gaming-Kreisen viele Fans. Anders Breivik. Auf Steam finden wir Seiten, auf denen er verehrt wird. Für die Betreiber von Steam ist das offenbar kein Problem. Auch wenn so Seiten den meisten Gamern noch nicht begegnet sein dürften, weil... Muss man sich schon daran kümmern, wenn man daran kommen will. Steam ist eine Plattform, auf der sich Gamer Spiele kaufen können. Aber, sagt das ZDF, sie wird aber immer mehr zur Community. Mit Chats, Gruppen und Foren. Wir finden Gruppen der identitären Bewegung und anderer Rechter. Nach wenigen Minuten sogar Profile mit Namen wie Jewkiller oder Kebab Remover. Und dann... Ja, und das jetzt drüber hinweg, was mit diesem Breivik-Ding war. Einfach nur so von wegen, ja, das ist ja nur Steam. Das ist ja nicht so wichtig, ist dann die Kritik oder wie. Aber die Tatsache... dass sie da ja nur irgendwelche Breiviks genommen haben, also nicht ausschließlich irgendwelche Breiviks, aber ganz viele irgendwelche Breiviks. Das ist ja im Prinzip das, was sie da falsch gemacht haben, aber das wird jetzt hier einfach relativiert, so, ja, haben wir angenommen und fertig. Dann kommt doch noch er ums Eck. Adolf Hitler in Minecraft, Hakenkreuze im Videospiel. Werden Games von Nazis missbraucht? Wahrscheinlich sind Nazis in Spielen unterwegs, ja. Aber vielleicht ja nur, um sich vom anstrengenden Rassenkampf zu erholen? Frontal 21 versucht später in der Doku sogar das schwierige Verhältnis zwischen Gamern und Medien anzusprechen und lässt dafür einen Experten zu Wort kommen. Die Behauptung, dass die Presse nicht sachlich über Computerspiele berichtet, ist tatsächlich auch gar nicht so unbegründet. Denn auch für diese Doku bekommt das ZDF in hunderten Kommentaren den Vorwurf der Unsachlichkeit an den Kopf geworfen. Eine, die bei der Entstehung des Beitrags eine wichtige Rolle gespielt hat, ist die Streamerin SZA. Sie kommt dann nämlich als Expertin zu Wort. Also alles mal so ein bisschen ansprechen, aber dann nicht sagen, was überhaupt jetzt das Problem mit dieser Sache ist. Ne, also das führt alles nirgendwo hin, ja. Und der Experte sagt das auch und so weiter und so fort. Das sind alles so, ja, nicht wirklich falsche Statements, aber ja auch keine Befassung mit damit, was da jetzt überhaupt verkehrt war. Ja, oder mal hinterfragen, was ist denn das für ein Experte? Ne? Sag nochmal. Man könnte ja auch hinterfragen, was das denn bitte für ein Experte ist. Das wird ja einfach nur so hingenommen. Ah, ja, der Experte. Das sowieso, ja. Aber das haben die alle nicht gemacht, das zu hinterfragen. Also auch Kuchen und so weiter hier. Aber ja. Nazis beziehungsweise Neonazis, warum gibt es die? Also das Problem ist halt, dass sie online einfach ein Medium haben, in dem sie sich treffen können, ohne sich wirklich treffen zu müssen. Und nach der Veröffentlichung war sie ordentlich sauer aufs ZDF. So sauer, dass sie nochmal ein Video gemacht hat. Mit bildlicher Sprache. Dieser Bericht an und für sich ist einfach ein absoluter Griff ins Klo. Eine ihrer Kritikpunkte, das ZDF sagt ja, dass verschiedene Plattformen Nazi-User einfach gewähren lassen. Dagegen sagt SZA, dass die Plattformen gar nichts machen, stimmt nicht. Es gibt einfach Report-Funktionen und damit gibt es ja auf jeden Fall ein Instrument, ein Mittel, die Plattformbesitzer oder die das eben überwachen, darauf aufmerksam zu machen. Ein Beispiel von eben waren ja bestimmte Usernamen bei der Plattform Steam. Gerade in einem Fall gibt es da Kritik an dem, was das ZDF draus gemacht hat. Die YouTuber Space Frogs sagen, K Kebab-Remover. Ja, ich verstehe die Assoziation, die ihr da gemacht habt, aber man muss auch bedenken, dass Gamer-Tags nicht immer unbedingt 100% ernst gemeint sind. Das ist... Das suchen sie sich jetzt alles raus, ne? Aber diese ganzen anderen Kritikpunkte mit von wegen so, ja, die wollten da unbedingt da irgendwelche Zusammenhänge konstruieren, die es nicht notwendigerweise gibt oder so, das ist alles egal, aber jetzt hier dieses Ding mit von wegen Kebab-Remover und das bedeutet doch mit Sicherheit doch irgendwas Schlimmes, das ist wieder so ein Punkt, den sie dann ansprechen, weil den kann man denen dann wieder geben irgendwie. Witze sind nicht erlaubt. So von wegen, ja, hier, die Spacewalks meinen ja dann, man soll Kebab-Remover schreiben können, das wäre ja dann okay. Und sie sind doch voll blöd und diese Doku ist doch dann wiederum total korrekt, weil die hat das ja angesprochen, dass das eigentlich gelöscht gehört alles. Ja, so sehe ich das auch. Das ist dann halt eher Rassismus mit dem kleinen Augenzwinkern zum Schmunzeln. Der Name Kebab-Remover hat ihrer Meinung nach also nichts mit Türkenhass zu tun. Hier kommt Widerspruch von Christian Huberts, den wir im ZDF-Beitrag schon als Gaming-Experten gesehen haben. Remove Kebab ist kein schwarzer Humor, sondern ein antimuslimisches Meme, basierend auf einem Soldatenlied aus dem Bosnienkrieg, das sich der Christchurch-Attentäter dick auf seine Waffe gemalt hat. Ja, sicher. Aber ein Meme ist ein Witz. Ein Meme ist ein Scherz. In dem Fall auf jeden Fall. Ja, aber das ist halt eben das, was sie sich rauspicken. Ne? Die ganzen anderen Geschichten und auch da weiß man ja nicht, was dieser Typ, der sich da jetzt Kebab-Remover genannt hat, jetzt damit gemeint hat. Es kann natürlich sein, dass der das damit gemeint hat. Das ist natürlich alles gut möglich. Aber es kann auch sein, dass er ein kantiger 13-Jähriger ist. Ja, und das ist ja im Endeffekt das, was die Space Rocks meinten. Ne? Das ist überhaupt das Problem, dass das wahrscheinlich ziemlicher Kinderkram ist. Ne? Also auch so. Ja, und auch so ein Zufall, ne? Dass sie sich nochmal die Mühe gemacht haben, diesen Twitter-Thread von den Huberts rauszugraben. Und da ein paar Sachen dann rauszunehmen, die man hier zur Verteidigung vom ZDF vorbringen kann. Sowas aber auch. Dabei sieht Huberts die Sache insgesamt sehr differenziert. Im Beitrag sagt er etwa: Die Gaming-Kultur ist grundsätzlich nicht anfälliger für rechtsextreme Strömungen wie andere Kulturen. Ein anderer Streitpunkt ist das Spiel. Ja, was er dann weiter noch sagt, ist, aber im Fußball gibt es da ja Gegenbewegungen und im Gaming halt eben zu wenig. Das sagt er auch noch. Und das ist halt eben wieder so von wegen, ja, keine Ahnung, wir müssen noch Kulturkampf von links machen, höre ich da raus. Ja, weil, so ein bisschen, ne, kann ja auch sein, dass der einzelne Gamer mit zu Hause auf seine Freunde einwirkt oder so. Weil unsere Opposition sind ja die Rechten, das haben wir ja schon mal rausgearbeitet, das sind alles die Kebab-Remover und so, ne? Die mit dem Christchurch sympathisieren. Und deswegen müssen wir da jetzt gegen vorgehen oder keine Ahnung was. Die Plattformen müssen irgendwas tun. Wieder mal trommeln, irgendwie so ein bisschen, ohne dass man es genau benennt, aber wir trommeln einfach mal und wird schon den richtigen treffen. Die Plattformen, ja, nicht immer schuld. Heimatdefender. In harmlos wirkender Retro-Optik kämpfen die GamerInnen für die Rettung der Heimat. Feinde sind Jan Böhmermann oder auch das ZDF, sogenannte Mainstream-Medien. Gut, sieht erstmal aus wie Propagandaaufnahme aus dem Dritten Reich. Das Wegballern von klassischen rechten Feindbildern soll in der Doku ein Beleg dafür sein, wie weit der rechte Einfluss im Gaming mittlerweile ist. Allerdings sagt etwa der YouTuber KuchenTV, ja, es ist halt offensichtlich, dass das zu einem großen Teil einfach nur ein Trollprojekt ist. Einfach nur Troll? Naja, das Spiel vermittelt schon eine klare Ideologie. Man kann als Spieler in Rollen wie AfD-Politiker Björn Höcke schlüpfen. Tja, das haben sie ja behauptet, auch in dieser Dokumentation, und das stimmt ja eben nicht. Na, man kann ihn da nicht spielen, man kann nicht in die Rolle von dem schlüpfen. Kannst du ihn erschießen oder was? Oder als Waffe benutzen? Nee, ich glaube. Nee, der, also soweit wie ich gespielt habe, gibt er nur dumme Ratschläge. Oder auch Martin Sellner. Der ist das Gesicht der identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ein Rechtsextremer. Und er sagt im Zusammenhang mit dem Spiel Heimat Defender: Das Haten, das Trollen im Internet ist einfach ein Bestandteil dieses Raums. Wenn man das nicht erträgt, dann soll man diesen Raum nicht betreten. Was er damit meint? Er ist kein Nazi, nur ein begeisterter Nutzer dieser Gewaltspiele. Das Z. Ja, da ging es aber gar nicht darum, was die da mit dem Krempel machen. Und mit diesem Heimat Defender haben wir uns ja auch schon auseinandergesetzt. Und mit den Machern davon. Und die Frage ist auch, ob der Sellner überhaupt eine Verbindung zur Spielekultur hat. Also ja, ich würde eher sagen, das ist so einer, der sagt, das ist alles Ablenkung. Und genauso ja, wie ja auch dieser andere Typ, den sie da ja für die Doku interviewt hatten, diesen anderen Typen, den mit dem Bart. Malenki. Ja, und ich meine, ja, aber das, was er da gerade gesagt hat, ist ein allgemeines Statement zur Internetgeschichte gewesen und jetzt natürlich nicht zu diesem speziellen Thema, aber die haben das jetzt irgendwie so hingedreht. Ja, genauso wieder mit diesem Infokrieg Narrativ irgendwie da drin, dass ja jeder, der irgendwie sagt, er macht einen Witz oder er will trollen, in Wahrheit eine rechte politische Agenda hat. Das höre ich da jetzt wieder raus. ZDF hat aber auf die ganze Kritik reagiert mit einem längeren Kommentar unter dem eigenen Video bei YouTube. Da heißt es: Wir sehen, dass die Kritik in manchen Punkten berechtigt ist und wir Fehler gemacht haben. Wir möchten gerne mit euch über diese Themen sprechen. Auch über das Gefühl, dass Medien, auch wir, nicht richtig zu berichten scheinen. Scheinen, ja. Scheinen, das scheint nur so. Naja, eigentlich müssten wir uns jetzt mal ans ZDF wenden und ihnen... Ach, die wollen doch nicht mit unseren Doku-Beitrag und irgendwas rausschneiden da. Zu Gamergate anbieten. Ja, vorproduziert, genau. Bitte ja, genauso. Aber nur von uns. Wir geben den nur ab und die spielen. Gegen Gebühr geben wir das ab. Ja, natürlich. Aufwandsentschädigung. Genau. Ich habe 86 Cent mehr jetzt. Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, ich würde mich euch zur Verfügung stellen, um einen Beitrag, den die produzieren, da irgendwelche Stichworte zuzugeben. Das muss man ja auch nochmal sagen. Nee, auf keinen Fall. Ja, definitiv nicht, weil da kommt auf jeden Fall nichts bei rum. Nee. Und nur, dass die Leute irgendwelche offenen Rechnungen damit leichen können. Das war ja auch schon damals so mit diesem Journalismusstudenten oder was das da war, mit dem du da mal geredet hattest, Mars, der sich dann hinterher als Videogames-Tourism-Typ entpuppt hat. Und wenn man das vorher gewusst hätte, dann wäre es auch klar gewesen, was dabei rauskommt. Ne? Also, die hatten ja letztens auch so einen komischen Beitrag über diese Cancel-Culture-Geschichte von dem Gunnar Kaiser. Und da kam ja auch zu Wort und so weiter, das war auch so fies dargestellt, als wenn Cancel Culture sowas wäre, wie wenn man das Waschpulver kauft, was einem vermeidet, was einem nicht gefällt oder so. Ja, das wäre doch mal ganz cool gewesen, wenn du das mal mit eingereicht hättest, dass wir uns das mal angucken können, weil das ja, ist das ja schon ganz, ganz interessant für uns, ne? Also solche Sachen. Ja, also instant habe ich mich gefragt, ob die damit vielleicht auch bezwecken wollen, dass wir uns drüber unterhalten oder so. Ist ja auch in Ordnung. Hä? Das wäre ja, naja. Meinst du nicht? So ein bisschen sticheln halt so. Ich glaube nicht, dass die da irgendeinen Gedanken daran verschwenden, was wir hier machen oder wollen. Naja gut, also, ihre Außenwirkung irgendwie oder ihre Wirkung oder so einschätzen. Naja, die probieren da irgendwie den Kaiser auf jeden Fall schlecht darzustellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist richtig, ja. Ja, können wir uns gerne angucken. Also bringe ich da nächstes Mal mit. Ja. Immerhin. Ich meine, das ist ein wichtiger Schritt. Die Diskussion hier nicht für tot erklären, sondern sich weiter mit der Materie und der Community. Die haben ihre vorgefestigte Meinung. Die haben schon Bücher über diesen Krempel geschrieben. Die haben schon vorher Sachen produziert und sind da von den Space Frogs verarscht worden und sind da immer noch arschverletzt seitdem. Und probieren die jetzt da mit allen Mitteln da nochmal zuzubewegen. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass sie da irgendwie dran teilnehmen, damit sie da nochmal ein bisschen die schmieren können. Ein bisschen Dreck auch an die noch ranschmieren können. Offene Diskussion. Ich lache mich tot. Offene Diskussion. Ja, wollen die nicht. Ne? Offene Diskussion. Da können die nur bei verlieren, bei einer richtigen offenen Diskussion. Wollten die noch nie haben. Die sehen sich als Autorität, da den Leuten das zu erklären. Genauso wie der Huberts mit seiner komischen Twitter-Stellungnahme. Ja, die würden dann halt auch die gleiche Nummer abziehen wie der Helge vorhin. Ja, sie scheinen halt nicht zu wissen, dass im Jahr 2020 die Hälfte aller Frauen spielt. Ja, das ist ja im Endeffekt das, was sie bei Valulis vor 3-4 Wochen gemacht haben, wo wir uns ja auch angeguckt hatten. Das war ja auch schon unter aller Sau. Community auseinandersetzen und die Fehler, die man halt gemacht hat, einzugestehen. Und Fehler passieren. Ja, natürlich, Valulis. Ja. Dafür sind sie bekannt. Fehler eingestehen. Die haben ja explizit auch den Fehler eingestanden, dass diese Unterlegung von Gamergate mit GTA-Szenen, die eigentlich bestes Futter für dich gewesen wäre, und wenn du die Entschuldigung gelesen hast, weißt du auch, dass sie existiert. Wenn du den Bericht gesehen hast, dann weißt du auch, dass sie existiert, Valulis, und ich verstehe nicht, wie du da nicht auf diese groteske Überspitzung eingehen kannst, dass hier eine Auseinandersetzung im Internet mit Worten untermalt wird mit einer Auseinandersetzung mit Fäusten und Sturmgewehren. Aber das stimmt, es gibt eine Seite mit einige. Und das ZDF hat ja auch bei Gamergate kein Stück zurückgerudert und sich nicht entschuldigt, sondern nochmal gesagt, ja, hier in der New York Times, in dem Meinungsartikel steht aber, dass das alles so war, wie wir das sagen. Also den Aspekt hat der Herr Valulis geschickt. Ja, und Huberts ja auch. Also Huberts hat ja in seiner Twitter-Erklärung auch nochmal gesagt, ja, ich glaube, es hackt hier im Jahr 2020, Gamergate immer noch mit Ethik im Journalismus. Tieren, die sind menschlich. Fehler sind diese Woche auch Oliver Pocher, Kristall und Mario... Bla, bla, bla, bla, bla. Mario Pocher. Das, was für ein Schnitt war das gerade? Ich bin alt, ich habe das nicht mitgekriegt. Ich habe keine Ahnung, ich habe das auch nicht mitgekriegt, was bei RTL los war. Aber es ist so richtig so ein, ja, hier Whataboutism und so, ne? Das... Ja, das hat, also die drei, ich meine, den Rechten kenne ich schon, aber die anderen zwei, also die anderen zwei Komödianten da, was ist das, was hat das mit irgendwas zu tun? Nichts. Es ist, ich wollte einfach mal machen. Es ist die Chewbacca-Verteidigung, von der du sonst nicht kommst. Genau. Es gab einen semantischen Zusammenhang oder so. Irgendwas. Spiele Wort. Rechts, Nazis oder Oliver Wortähnlichkeit oder so. Und der andere Typ. Bart passiert. Die haben sich nämlich bei RTL blamiert. Los jetzt! Männerhumor! Darum geht's in unserer neuen Show Valulis Woche. Das Beste der Medienwoche. Wie zum Beispiel Adolf Hitler wurde in Namibia gewählt und das italienische Fernsehen blamiert sich mit sexy Einkaufstipps für Frauen. Link zur neuen Folge ist unten in der Beschreibung. Nein, das italienische und hier beim Fernsehen. Nein, das wird ja keiner wissen können. Berlusconis italienisches Fernsehen setzt auf Sex Sells. Valulis, was du rausfindest, ich finde es unglaublich. Du musst aber ein Spitzenteam. Brandneue Entwicklung, ja. Tutti Frutti, schon mal davon gehört. Glaubst du, warum das fucking italienisch steht? Wie steht ihr denn in dieser Debatte? Hat das ZDF sich da echt daneben benommen? Unterschätzen Gaming-Community das Problem von rechts? Und können Medien und Gaming sich irgendwann doch noch vertragen. Trotzdem, Glocke, Abo, du. Irgendwas muss da ja dran sein. Probier's. Nee, ich würde eher sagen, Daumen runter und ich. Refresh doch gerade mal. Bitte die Seite. Hier. 17 aber, Klingel sind hier im Chat. Wir haben aber noch mehr. Wir haben noch mehr Zuschauer. Also, wir bedanken uns bei den vernünftigen Teil von unseren Zuschauern. 16. Ja, du darfst ja nicht davon ausgehen, dass die anderen alle einen Daumen hoch gegeben haben. Ja, wieder mal zum ernsten Thema etwas. Der Ausbau der Stromtrassen hakt etwas. Es gibt wohl mehrere Stromtrassen, die durch Deutschland gelegt werden sollen. Jetzt haben sie sich darauf geeinigt, dass sie die meisten irgendwie unterirdisch legen wollen, also in die Erde rein. Da gibt es dann aber teilweise Widerstand, weil Leute behaupten, das würde die Erde aufheizen, weil es eben auch ziemlich dicke Kabel sind und so weiter, die ja wenig Verlust haben sollen. Aber in allem haben die ziemlich viel Ärger und müssten da auch nochmal ein bisschen Geld reinstecken und es dauert auch länger, als das irgendwie ursprünglich geplant war. All diese kleinen Schwierigkeiten mit der Infrastruktur, die man vielleicht nicht so denkt, wenn man immer nur an die Kraftwerke denkt, die es zu bauen gilt auch und so, ne, oder an den Windstrom, den es zu verteilen gibt. Es ging zum Beispiel darum, dass offshore ungefähr 380 Gigawatt noch aufgebaut werden sollten oder so, oder insgesamt 380 Gigawatt, und das ist ja schon eine ganze Menge, ne, also. Ja, dafür ist es ja im Endeffekt da, ne, also dieses ganze Windzeug, was ja im Norden von Deutschland anfällt, wollen sie dann halt in den Süden karren. Und dafür gibt's diese zwei größeren Dinger da, einmal dieses Südlink und dann nochmal das Südwestlink oder so ähnlich. Ja, und wir können jetzt schon absehen, dass sie dann nach der Fertigstellung des einen nochmal für den weiteren Ausbau irgendwie Zeit brauchen und Kohle brauchen und so weiter. Also. Und natürlich wollen die Leute nicht, dass diese Kabel da irgendwie über ihren Ortschaften dann hängen und deswegen wollen sie es lieber alles verbuddeln und Ja, ich höre da auch schon seit Jahren drüber, weil ich hier natürlich ja Niedersachsen auch auf jeden Fall diese Trassen da durchführen von der Küste weg. Und ja, also mit diesem Erdkabelkram und so, das ist mir alles schon länger ein Begriff auf jeden Fall. Aber ich weiß da nicht, was da, ob das jetzt große Konsequenzen irgendwie hat oder so, auf Ja, Sie jeden haben Fall. geschrieben, dass Sie auf jeden Fall für jedes Kabel, die wir auch eine Straße praktisch bauen müssen, damit das Kabel überhaupt vernünftig verlegen können. Okay. Ja, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Dass dann da in dem Ort, der da beschrieben wurde, beziehungsweise hier wurde so eine Bürgerinitiative beschrieben, da ging es darum, dass eine Quelle abgeschnitten werden sollte oder so von der Ortschaft durch die Straße und so. Ja, das sind natürlich so Folgen, die man nicht immer, die nicht immer gut sind. Dafür zahlen die dann aber auch Entschädigungen und so weiter, da gehen sie auch noch drauf ein. Ja, alles in allem dauert es wahrscheinlich einfach ein bisschen länger, wenn man da nicht ein bisschen pusht jetzt demnächst mal als geplant. Und es stellen sich auch immer mehr Leute einfach quer. Ne? Ich habe mich gefragt, ob 380 Gigawatt in einem Gigawatt aus der Nordsee an Wind, ja, ob das nicht irgendwie auch Folgen hat, ob das nicht irgendwie den Wind irgendwie bremst oder so. Ja, ganz im Ernst. Keine 380 Ahnung. Gigawatt ist doch kein Pappenstiel. Ja, Naja, weiß ich das nicht. hätte zur Folge, dass man halt im gleichen Umfang irgendwelche Gaskraftwerke bauen muss, um eine Netzstabilität hinzubekommen, falls der Wind mal kurz ausfällt. Ja, Das das müssen stimmt wir dann natürlich wieder. auch machen, ja klar. Irgendwelche Puffer oder so wird man sowieso brauchen. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Ideen, aber Ja, hat sich sicherlich noch auch für nichts die Schifffahrt nicht so durchgesetzt. gut, diese ganzen Offshore-Geschichten da, weil das musst du ja auch Ja. irgendwo hinbauen, wo dann keiner mehr durchfahren kann und so. Ja. Oh, Schifffahrt, sehr gute Überleitung zu dem Oh. Buch. Jetzt stell ich mal ein Buch vor. Disunited Nations von Peter Zeihan, habe ich gerade zu Ende gelesen. Ein sehr interessantes, kontroverses Buch, ein Querdenkerbuch, sehr populärwissenschaftlich auch geschrieben. Und der Herr, der das geschrieben hat, ist im Endeffekt ein Spezialist, der in mehreren Thinktanks gearbeitet hat und bei Stratfor ein Analyst war für Geopolitik im Außenhandel, explizit mit Schwerpunkt auf Energie und auf Seehandel. So. Und unter diesen beiden Gesichtspunkten hat er in den letzten Jahren schon mehrere Bücher geschrieben. Die werden in dem Buch, im ersten Abschnitt des Buches nochmal zusammengefasst. Es geht im Endeffekt darum, dass Amerika nach Ende des Zweiten Weltkrieges die allgemeinen Seehandelsrouten freigehalten hat mit militärischer Präsenz. Und dass er prophezeit, dass das bald nicht mehr der Fall sein wird, weil Amerika nicht mehr darauf angewiesen ist, weil Amerika bestimmte Handelsabkommen mit gewissen Ländern beschlossen hat und nur noch mit diesen Ländern quasi einen Seekorridor mit der eigenen Überseeflotte quasi offen halten wird. Und entgegen vielen anderen Leuten prophezeit er nicht, dass China Amerika überholen wird, sondern dass China quasi in sich selber kollabieren wird innerhalb der nächsten 20 Jahre und deswegen nicht sehr interessant ist für den globalen Welthandel generell. Und ja, sehr viele weitere kontroverse Themen und sehr anschaulich dargestellt. Im weiteren Teil des Buches geht er dann auf die einzelnen Länder ein: China, Indien, Deutschland, Frankreich, Amerika, Argentinien, Brasilien und noch ein paar andere. Und ja, ein sehr interessantes, populärwissenschaftliches Buch. Ein schöner Einstieg in geopolitische Strategie, aber von einer sehr kontroversen Seite. So, also es ist jetzt nicht so das Mainstream-geopolitische Denken, was er repräsentiert, aber es ist sehr interessant zu lesen. Ja, hier geht es nochmal um dieses Waldgebiet. Ja, es ist Dannenröder Wald. Da gab es ja jetzt auch schon das Konzert von Igor Levit, was groß in der Tagesschau auch behandelt wurde, wo ich auch gedacht habe, okay, da hat sich jetzt irgendeiner mit seinem Piano in den Wald gestellt und das ist jetzt irgendwie nationale Tragweite, Berichterstattungswert, ja. Und die Frau Neubauer hier über Campact NGO lässt verlautbaren, im Dannenröder Wald hat sich gezeigt. Doppelpunkt. noch mehr Straßenbau für noch mehr Autos. Dafür gibt es keine gesellschaftlichen Mehrheiten mehr. Angeblich hat sich das da gezeigt. Klares Statement von Luisa Neubauer. Die Zukunft gehört klimafreundlichem Verkehr. Wenn das dann doch nicht gerodet wird, dann wird das sicher so ein heiliger Ort, weißt du? Da waren schon so viele jetzt. Ja, der heilige Igor, die heilige Luisa, die heilige Carola. Alle waren schon da. Das ist wahrscheinlich, pilgern die dann immer einmal im Jahr dahin, um ihre spirituelle Energie zu erneuern oder so. Die Leute hier in der Region, die gar nicht so weit von mir weg ist, die hätten die Autobahn gern, Luisa, weißt du? Die wirklich auf ihr fahren müssen. Nicht die, die aus Berlin kommen oder Hamburg. Ja, oder. Außerdem haben sie das in langen Verhandlungen errungen, da diese Einigung auf die Autobahn mit den Grünen zusammen, soweit ich das weiß. Und, ja. Und ich kann auch ich habe einen Freund, der wohnt da noch viel näher dran. Also wirklich so, die Leute parken bei ihm im Ort und das geht ihm auch total auf den Sack, dass da alles zugeparkt wird von irgendwelchen Aktivisten, die dann da und Horden, die durch die Stadt ziehen vom Bahnhof Richtung Wald und so. Die sind alle nicht so begeistert. Abgesehen davon, dass wieder Polizisten mit Fäkalien beworfen worden sind. Und dann hat die Polizei mit Wasserwerfern geantwortet und dann ging wieder das Gejammer los, wie man denn im Winter, kann man doch nicht machen, mit dem Wasserwerfer auf die Leute im Wald, im Danneröder Wald. Macht man doch nicht. Ja, wie hat die Neubauer auch gemeint, irgendwie die Revolution kommt jetzt halt und ist nicht immer angenehm oder irgend so ein Spruch. Ja, jetzt lernen wir noch klimafreundliche Plätzchen. Ein veganes Rezept. Kann man hier, gibt es hier Zutaten. Tipp, man kann auch Rübenzucker aus der Region nehmen. Das spart Transportkosten und ist dementsprechend gut fürs Klima. Man kann auch Erdnussbutter aus der Region nehmen oder Zimt aus der Region. Kann man auch Kokosflocken aus der Region nehmen? Ja, ja. Himbeermarmelade mit Himbeeren nur aus der Region. Eine Prise Erdbeeren kannst du spanische nehmen. Das nehme ich. Das. Ich brauche auch keine spanischen Erdbeeren, Mammon. Warum? Also, das sind so schön wässrig. Ich finde diese komischen Leute, die auch im April schon in den Supermarkt gehen und diese halbgrünen Dinger da wegtragen und die einen zu viel kriegen. Deutsche regionale Erdbeeren und zwar in der Saison. Ja. Das ist das, was man kauft. Und nicht so lecker wässrig. Ja, auf jeden Fall, dieses Ganze hier nehme ich mit einer Prise Salz, auf jeden Fall. Und Hafermilch. Haferfarmilch. Aber ich glaube, das Ding ist. Pferde das, oder was? 120 Gramm Haferflockenmehl, 60 Milliliter Hafermilch. No Bake, hast du damit getrocknet oder was? Ja, wahrscheinlich. No Bake. Die gibt's bei. Das ist ja CO2-neutral. Bei Höhle der Löwen noch welche, die hatten Dinkelplätzchen gemacht, diese glaube ich, nur in der Sonne gelegt haben oder so. Yeah. Reines große Portionen nehmen. Es klingt so wie eine Anleitung zum sich rasieren. Mit den Daumen ein Loch in die Mitte der Kugel. Mit den Händen zu einer Kugelform. Mit dem Daumen ein Loch in die Mitte der Kugel hineindrücken. Das ist aber Unterdrückung. Weil wir da 5 bis 10 Minuten in den Kühlschrank stellen. Das damit, ist doch Penetration. Und der Teig noch fester wird. Zuletzt etwas Marmelade mit einem Teelöffel in die Kuhle geben. Fertig sind die No-Bake-Plätzchen. Fertig? Nein, die in den folgenden Tagen noch durchtrocknen dürfen. Dürfen. Wir müssen nicht. Eigentlich sind sie fertig. Naja, der Aufruf, kein Palmöl zu benutzen, ist natürlich keine schlechte Sache. Sie identifizieren sich als Plätzchen. Ja, aber Plätzchen sind für mich was Gebackenes. Das hier ist komisches. Das ist eingedrückter Teig mit. Getrocknete Plätzchen. Aber ehrlich, ne? Das ist ehrlich. Aber ich sag trotzdem eine Prise Salz. Ist Salz vegan? Hm. Und eher Salz, was passiert dann, wenn man das weglässt? Was für ein Geschmack oder hat das eine Funktion? Was, wenn auf die Zimtpflanze schon mal ein Gnu geschissen hat? Ist das dann noch vegan? Aber man kann auch Rübenzucker aus der Region nehmen. Das tröstet mich für die Woche. Das halten wir aus. Wir gehen in den Wald, lassen uns nicht gendern. Und das war auch bei Höhle der Löwen. Ja. Einer Rübenzucker gemacht, aber einen Bearbeitungsschritt weggelassen. Aber das ist Öko-Rübenzucker. Oder so, und der wird dann dunkler. Spitze, ne? Haben sie aber genommen. Boah. Warum guckst du so einen Scheiß, frage ich mich dann. Ja, ich suche das alternative Produkt. Ja, die haben doch da auch ursprünglich investieren wollen in Solar Roadways, die deutsche Variante. Die schon, ja, das stimmt, glaube ich. Die schon vorher in Rauch aufgegangen ist, da wo sie diesen Radweg damit gemacht haben, wo selbst unsere Bundesministerin für Forschung und Entwicklung auf diesem Radweg gefahren ist und irgendwie 2-3 Tage später ist ein Flammen aufgegangen. Ja, also es ist schon ein bisschen erstaunlich gewesen, wie wenig gute Ideen dabei waren. Das fand ich auch, ja. Immer nur so ein Kleinkram. Ein Fugen, 80er oder so ein Scheiß. Ja. Ja gut, das war's schon wieder, liebe Leute. Heute mal ein bisschen kürzer. Ach Mensch. Ja, lasst euch nicht gendern. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Liebe Grüße in den Wald. Abel, der seine Familie behüten muss. Aber hoffentlich nächste Woche wieder da ist. Ja. Backt Kekschen im Ofen. Ja, denkt dran, dass bald Weihnachten ist. Schönen zweiten Advent noch. Fröhlichen Nikolaustag. Geht raus und baut eine windgeschützte Bank für die Obdachlosen in eurer Stadt. Und ein Klo in der Nähe, das beleuchtet ist und sauber. Eine windgeschützte Bank. Achso, ich kann nicht aufpassen. Moment, was war denn Stokowski, ne? So mit Plexiglas. Oh Mann. Plexiglas außen drum und Plexiglas so in der Mitte, so als Raumteiler. Ein schöner Gedanke. Tschüss. Wiedersehen.